Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. So, hallo, wir sind im Dicken Engel. Und heute stellt der Landesverband Mecklenburg-Vorpommern sein neues System vor, mit dem er eine ständige Mitgliederversammlung abhalten will. Es ist zwar sehr, sehr holpriges Deutsch, aber inhaltlich kommt es einigermaßen hin. Und ich übergebe gleich das Wort an Nils Lohmann. Der wird ein bisschen was dazu sagen, vielleicht auch, was es technisch ist, was es von Liquid Feedback unterscheidet, ob es jetzt eigentlich der nächste Schritt zu Liquid Democracy ist oder was es davon auch noch unterscheidet. Und danach können alle Fragen stellen, Kritik äußern und so weiter. Bitte schön, Nils. Hallo, guten Abend. Ich bin hier einer aus den Leuten aus MV. Wir sind noch ein paar mehr. Ich hoffe, dass, wenn es Diskussionen gibt, ich dann nicht alleine auf weiter Flur stehe. Ich wurde im Vorfeld gebeten, dass ich was zum Thema Liquid Democracy, Liquid Feedback und wie das alles zusammenhängt sagen soll. Das tue ich gerne. Und dann würde ich was dazu sagen, wie und warum wir das in MV gemacht haben. Bevor ich anfange, kann man mich hören? Ja, man kann dich hören. Prima. Also, Liquid Democracy, dort ist die Idee, dass man einen Zwischending sucht zwischen der direkten und der repräsentativen Demokratie. Die repräsentative Demokratie kennen wir aus dem Bundestag. Ich wähle Leute für 4 Jahre, die mir vielleicht irgendwas versprochen haben oder ein Parteiprogramm geschrieben haben. Und wenn ich meine Stimme einmal abgegeben habe, dann war es das mit der Kontrolle oder mit der Beeinflussung, die ich habe. Das ist danach, als ob ich eine Rakete auf den Mond schieße. Ich kann der Rakete hinterher gucken, aber nicht mehr viel Einfluss nehmen. Und bei der direkten Demokratie im Gegenzug kann ich alles selber abstimmen. Was da immer gerne angesagt wird, ist so die Schweizer mit ihren Volksabstimmungen, wo dann halt das gesamte Volk oder alle Wahlberechtigten aufgerufen sind, zu einer Frage Ja oder Nein zu sagen. Ja, und Liquid Democracy hat nun das Ziel, das Beste aus diesen beiden Welten rauszusuchen. Das Beste, weil es gibt bei beiden positive Dinge. Bei der direkten Demokratie, das ist in dem Moment für mich interessant, wo ich mich in einem Thema sehr gut auskenne und wo ich sage, das stimme ich lieber selber ab, als dass ich das jemand anders abgebe, weil ich mich dort sehr gut auskenne, weil ich dort persönlich betroffen bin. Das ist mir dann sehr wichtig. Auf der anderen Seite kann es sein, dass ich zu gewissen Themen gar keine Ahnung habe oder nicht genug Zeit gehabt habe oder aus anderen Gründen nicht abstimmen mag. Da möchte ich dann gerne delegieren. Da gibt es dann Experten, denen ich vertraue und denen gebe ich meine Stimme ab. Und das Ziel oder das Versprechen von Liquid Democracy ist, dass ich da mich flüssig zwischen bewegen kann, je nachdem, wie viel Zeit und wie viel Lust ich habe, entweder sehr aktiv bin oder sehr inaktiv. Ja. In der Piratenpartei, ich habe nochmal ins Grundsatzprogramm reingeguckt, haben wir solche Punkte drin wie, wir wollen mehr demokratische Teilhabe, wir wollen mehr Mitbestimmungsmöglichkeiten haben und wir wollen mehr Demokratie beim Wählen haben. Und soweit ich mich erinnern kann, wurde dann in Bingen beschlossen, dass wir das mal mit dem Liquid Democracy ausprobieren wollen. Und konkret mit Liquid Feedback. Liquid Feedback ist jetzt eine Implementierung von Liquid Democracy. Und ich habe gerade nachgesehen, wir haben momentan 10.101 Account auf Bundesebene. Und das ist jetzt eine Webseite, wo ich versuche, dieses Konzept des Liquid Democracy über das Internet abzubilden. Die Idee hier ist, anders wie bei Volksabstimmungen, dass ich nicht nur einfach Ja oder Nein sagen kann, sondern dass ich konstruktiv arbeiten kann, dass ich an den Initiativen rumkritteln kann und Verbesserungsvorschläge einbringen kann. Und wenn ich das Gefühl habe, dass der Antragsteller einfach nicht auf mich eingehen möchte, dass ich einfach eine Alternative bieten kann. Und ich am Ende nicht nur Ja oder Nein habe, sondern aus einer Liste von Initiativen die heraussuche, die ich gut finde und andere wegwähle. Dazu haben wir eine Zustimmungswahl, das heißt, wir haben dort sehr schön die Möglichkeit, eine Willensbildung zu machen. Dort kann ich gleichzeitig auch delegieren, das heißt, ich kann meine Stimme an Vertraute weitergeben und diese Abstimmungen sind dann später einsehbar. Das heißt, wenn ich jetzt jemandem vertraue, dass er meine Meinung gut abbildet, kann ich im Nachhinein auch sehen, ob der in meinem Sinne abgestimmt hat. Wenn er das nicht getan hat, dann kann ich die Abstimmung zwar nicht mehr rückgängig machen, aber ich kann meine Delegation zurückziehen und sagen, dem vertraue ich jetzt nicht mehr, das mache ich nicht mehr. So, jetzt springe ich mal kurz in den Landesverband, in MV. Wir nutzen Liquid Feedback. Wir nutzen das seit Ende 2010 und wir haben Teile des Wahlprogramms zur Landtagswahl damit vorbereitet. Allerdings sind die Initiativen im Liquid Feedback nicht bindend, das sind nur Meinungsbilder. Und da kam es zuletzt zu leichten Spannungen zwischen der Basis, beziehungsweise allen Mitgliedern im Landesverband und dem Vorstand, da der Vorstand auf einmal gefragt wurde, ob er sich zu gewissen politischen Themen äußern möchte. Wir hatten Anfragen bekommen und da war das Problem, dass nicht alles aus dem Grundsatzprogramm ableitbar war. Und da hat der Vorstand, zu dem ich auch gehöre, gesagt, dass wir uns politisch nicht positionieren wollen, weil das nicht demokratisch legitimiert ist, wenn wir auf einmal sagen, wir stehen jetzt zu diesem Thema so oder so. Und aus diesem Frust, dass wir da gewisse Aussagen ohne Parteitagsbeschluss nicht treffen können, war dann die Idee, dass wir das mit der ständigen Mitgliederversammlung mal ausprobieren wollen. Dazu gab es schon viele, viele Initiativen im Bundesliquid-Feedback. Wir haben uns zuletzt die Nummer 2557, ich kann gleich den Link mal in den, reinkopieren, angesehen und haben die an unseren Landesverband angepasst. Da wurden ein paar Änderungen gemacht. Und diese Initiative wurde jetzt am 7. Juli auf dem letzten Landesparteitag einstimmig angenommen. Und wir haben jetzt eine Satzung, die sagt, wir haben eine ständige Mitgliederversammlung. Jetzt habe ich vergessen, den Sprung zu erzählen zwischen Liquid Feedback und der ständigen Mitgliederversammlung. Die ständige Mitgliederversammlung ist im Prinzip Liquid Feedback. Und zwar als eine Art und Weise, wie der Parteitag tagt. Wir haben ganz normale Parteitage, wo man sich an einem Wochenende in einem Raum trifft. Aber wir haben daneben, wollen wir, dass der Parteitag auch über Liquid Feedback abstimmen kann. Und zwar so Meinungsbilder und Positionspapiere verabschieden kann, die dann bindend sind. Und zwar genauso bindend, als würden sie auf dem Parteitag abgestimmt werden. So, das war jetzt erstmal der erste Rundumschlag. Und ich hoffe, dass wir jetzt ins Gespräch kommen. Das hoffe ich auch. Ich habe ja nur erstmal, um das vielleicht so ein bisschen anzuheizen, gelesen, es gab, wie auch bei Liquid Feedback, 1000 Argumente dagegen. Das eine ist immer die Sicherheit. Es wird ein Schlüssel versandt, wie bei Liquid Feedback auch. Und alles, was von Menschen gemacht ist, ist auch irgendwie von Menschen zerstörbar. Und was diese Technik angeht, sind die Piraten extrem heikel. Sie versuchen es einfach auszutesten, was man irgendwie machen könnte. Zum einen würde mich interessieren, weil mich das schon seit Jahren unglaublich aufregt, wie realistisch ist es eigentlich, dass jemand das hackt? Kann ich vielleicht was Pragmatisches dazu sagen, bevor die Techniker sagen, ob oder ob das nicht sinnvoll ist? Ja, bitte. Bei dem Liquid Feedback, wie wir es im Moment im Bund haben, ist es so, dass die Accounts über irgendwelche Clearingstellen kommen und dort zu keinem Zeitpunkt nachgeprüft wird, ob die Person, die den Schlüssel bekommt, tatsächlich existiert. Das heißt, da wird nur ein Abgleich gemacht, ob zu einem Namen Geld eingegangen ist und dieses Mitglied in der Datenbank drin ist. Da wir bei der ständigen Mitgliederversammlung einen Parteitag quasi simulieren, soll dort die Akkreditierung so laufen, dass wir tatsächlich überprüfen wollen, dass diese Person tatsächlich existiert und dadurch dieser Freischalt-Key, der momentan als E-Mail verschickt wird, dort in echt den Leuten gegeben wird. Sie müssen beim Generalsekretär hingehen, einen Lichtbildausweis hinlegen, der guckt danach, ob die Leute bezahlt haben, das heißt, ob sie wirklich stimmrichtig sind und dann soll so der Account gegeben werden. Das heißt, wenn wir jetzt darüber diskutieren, ob das per E-Mail sicher ist oder nicht, sehe ich das für unser Ziel der ständigen Mitgliederversammlung derzeit nicht. Wie willst du überhaupt die ganzen Mitglieder kriegen, wenn es nur über den persönlichen Kontakt geht? Ganz viele kommen ja nicht zu irgendwelchen Parteitagen. Da haben wir jetzt den Vorteil oder eigentlich den Nachteil, dass wir in Mecklenburg-Vorpommern leider nicht so viele Mitglieder sind und man dadurch, wenn man regelmäßig zu ein paar Stammtischen im Land fährt, schon sehr, sehr viele Leute abgreift. Ansonsten spätestens bei realen Mitgliederversammlungen, dass man die Leute da bekommt. Das wird am Anfang sehr schwierig sein. Allerdings ist das einmalig. Das heißt, wir müssen einmalig die Leute verifizieren, dass sie existieren und solange sie dann ihre Mitgliedsbeiträge bezahlen, sind sie ja verifiziert. Das heißt, das betrifft Neumitglieder, initial alle. Das wird ziemlicher Stress, aber anders geht es gar nicht. Wie viele Mitglieder habt ihr? Das ist doch neugierig. Wir haben 450 oder so und davon ist die übliche Hälfte oder ein bisschen weniger stimmberechtigt. Das heißt, wir haben 200 noch was stimmberechtigte Mitglieder und davon haben momentan 130 oder 40 ein Liquid Feedback Account. Unser Gensek hat mir aber nochmal bestätigt, dass so gut wie alle Leute einen Schlüssel bekommen haben. Das heißt, die Leute, die jetzt noch nicht dabei sind, die haben einfach den Schlüssel noch nicht eingelöst. Okay, jetzt möchte Planet Fox was sagen oder fragen, bitte. Ja, ist nicht möglich. Also ich kenne es leider von so Chatportalen, was weiß ich nicht alles, dass man dem irgendwie eine E-Mail schicken würde und sagt ihm, er soll doch bitte irgendwie sein Perso oder was weiß ich nicht mit der Webcam fotografieren und irgendwie ein Zettel, wo drauf steht, was weiß ich, Liquid Feedback oder sonst was oder was man sich einfallen lässt, wäre das so aufwendig wahrscheinlich, das zu prüfen jedes Mal. Das ist auch nicht so, dann nehme ich auch als diese persönliche Sache, aber Nils, bitte. Ich denke, dass es irgendwie mit Sicherheit möglich wäre, dort Wege zu finden. Allerdings bin ich hier, wie wahrscheinlich auch die Kritiker, die da sind, sehr sensibel, weil wir bei der normalen Mitgliederversammlung ja auch nicht darauf hingehen mit ist persönlich bekannt oder ich wink den rein, sondern dass wir dort auch auf die Ausweise reingucken wollen. Und ich weiß nicht, inwieweit wir diesen Punkt irgendwie ohne Not elektronisch machen wollen und uns dabei anfechtbar machen. Also sprich, dass du dann eine digitale, ein Foto von einem Ausweis hättest und das will man nicht erheben, quasi, diese Sachen. Ich sehe da weniger das Problem des Erhebens als darum, dass ich rechtlich nicht einschätzen kann, ob ich damit eine Akkreditierung für einen Parteitag simuliere, damit, dass ich ein Foto in eine Webcam reinhalte. Na, ich meine ja, dass du einmal das Foto hast, aber der ist daneben. Du kannst ja das Bild so in den Perso so weit in die Kamera halten, dass du auch noch zu erkennen bist auf diesem Bild, was du dann einschickst. Es klingt sehr interessant. Vielleicht kann ein Jurist das so sagen, inwieweit man weiß, inwieweit man Akkreditierung für Mitgliederversammlungen ins Digitale ziehen kann. Du kannst ja mal irgendwie das im Hinterkopf, wenn du irgendeinen Schlauen findest, kannst du ja den mal fragen, dass da irgendeiner mal eine Idee hatte. Vielleicht hilft dir das irgendwann mal weiter. Es klingt definitiv sehr interessant. Ich bin zwar kein Jurist, aber ich weiß was darüber. Es gibt ein einziges rechtlich abgesichertes Verfahren der Identifizierung. Das ist die qualifizierte elektronische Signatur nach dem Signaturgesetz. Alles andere sind Experimente, wo derjenige, der da andere Verfahren anwendet, sich nie sicher sein kann, ob das am Ende nicht doch angreifbar ist. Die elektronische Signatur nach dem Signaturgesetz, also ich kenne niemanden, der schon im Besitz davon ist und damit tatsächlich arbeitet, außer große Unternehmen der Behörden. Okay, Rick. Oder möchtest du noch was dazu sagen? Moment, Nils möchte vielleicht noch was sagen. Bitte, Nils. Ich kann dann nur dem Olaf recht geben, der auch aus MV kommt. Ich muss ihn da jetzt outen. Ich würde jetzt ungerne irgendwelche Schnellschüsse ausprobieren, weil wir an der Geschichte jetzt darüber hinweg sind, dass wir irgendwie nicht mit Feedback ausprobieren wollen, sondern dass wir wirklich einen Parteitag nachahmen wollen. Und wenn wir mitbekommen von unseren Freunden aus Niedersachsen, dass so eine Akkreditierung selbst im Real Life nicht so einfach ist, dann möchte ich jetzt nicht irgendwie überlegen, wie man sowas online hinbekommt. Sehr weise. Rick, jetzt bist du dran, entschuldige. Ich denke, ein etabliertes Verfahren, zumindest im alltäglichen Geschäftsverkehr, ist das Postident-Verfahren, ne? Wo du eben halt im Prinzip eben mal von, ich weiß nicht, wie sehr die noch was Beamte sind oder sowas, aber hoheitliche Aufgaben wahrnehmen können, aber zumindest reicht es, um damit eben halt Bankkonten auf Namen abschließen. Aber es ist natürlich schweineteuer und solange das nicht notwendig ist, sehe ich da eigentlich auch nicht wirklich die Notwendigkeit durch diesen großen MV nicht, als dass man sich da nicht irgendwie auch treffen würde. Hast du da eine Hausnummer, was sowas kostet? Ich meine, um und bei 8 Euro Publikation. Oha. Oha, ja. Hans Emanuel? Ich habe jetzt den Fehler gemacht, ein paar Minuten zu spät zu kommen. Insofern, dass das eben schon gesagt worden ist. Als ich das gelesen habe, Mecklenburg-Vorpommern, war ich erstmal skeptisch. Meine Vorabfrage ist, wird dafür die Technik des Liquid Feedback genutzt? So habe ich das verstanden. Und wenn, dann frage ich mich, wie ihr das mit dem Parteiengesetz übereinbringen wollt, was zuerst mal nur die Frage angeht, One Man, One Vote, keine Delegationen, das ist nach dem Parteiengesetz nicht möglich. Oder ob man da einfach souverän diese Regelungen ignoriert. Das ist nämlich eine der Hauptprobleme, die ich im Liquid Feedback sehe. Die Frage der Identifizierung ist angesprochen worden. Und die Frage, die natürlich ganz zentral ist, mit Identifizierung zusammenhängt, überhaupt das System Personifizierung, doppelte Accounts und Ähnliches. Okay, das waren jetzt drei Fragen. Wir hatten die noch nicht besprochen. Keine Angst, so viel haben wir jetzt in der kurzen Zeit auch nicht geschafft. Die Umsetzung soll mit Liquid Feedback 2.0 passieren. Ich sage soll, weil wir bisher nur in der Satzung beschlossen haben, dass wir die ständige Mitgliederversammlung haben wollen. Die beginnt aber erst dann zu tagen, wenn wir eine Geschäftsordnung haben. Und in der Geschäftsordnung werden die weiteren Details geklärt. Und die Geschäftsordnung ist noch nicht fertig. Das ist jetzt etwas, was wir auf dem nächsten Parteitag oder auf dem übernächsten Parteitag erst abstimmen. Es ist aber angedacht, Liquid Feedback 2.0 zu benutzen. Zum Thema Delegation, da hatten wir viele Diskussionen, auch auf der Rechts-ML. Und unsere Juristen, von denen einer hier ist, sind zu dem Punkt gekommen, dass es durchaus möglich ist, im Licht des Parteiengesetzes trotzdem zu delegieren. Das Problem ist, dass sehr viel Sekundärliteratur oder alle Sekundärliteratur von einem Konzept wie Liquid Feedback einfach nichts wissen und dass es deswegen schwierig ist, dort was nachzugucken, weil das Wort Delegation einfach überladen ist. Und wir haben ja hier nicht Delegation, dass ich an einen Menschen delegiere, sondern im Sinne von an einen Vertreter, der dann komplett für mich abstimmt, sondern ich kann ja jedes Mal selber abstimmen. Wenn es dort jetzt mehr Diskussionen zu gibt, würde ich den Olaf bitten. Der hat nämlich in einer Wiki-Seite, wo ich gleich den Link reinkopiere, schon viele dieser Fragen im Vorfeld beantwortet. Die letzte Frage zum Thema Verifikation der Accounts, das wollen wir halt tatsächlich so machen, dass der Generalsekretär oder andere Leute in der Verwaltung Mitglieder abgleichen im echten Leben. Dass wir die Leute haben, dass sie uns einmal ihren Personalausweis zeigen, dass wir nachgucken, ob eine Person mit diesem Namen in der Mitgliederdatenbank drin ist und die Leute dann ihren Schlüssel bekommen. Das heißt, es wird nicht passieren, ohne dass man die Leute jemals gesehen hat. Das heißt, jeder, der im Liquid Feedback drin ist oder dann in der ständigen Mitgliederversammlung, wissen wir, dass diese Person existiert, bezahlt hat und stimmberechtigt ist. Darf ich nochmal nachfragen? Sekunde, ich hätte noch eine Frage an den Nils. Ist der Olaf euer Anwalt oder wie ist das? Weil den würde ich dann auch zum bevorzugten Sprecher machen, damit er auch mal reingrätschen kann. Soweit ich das verstanden habe. Ich habe mich schon gemeldet. Ich mach dich, also ich weiß nicht, möchtest du, lass mal den Hans-Emanuel nochmal nachfragen und dann kannst du alles in einem Rutsch beantworten, Olaf. Nee, lass andersrum machen, vielleicht beantwortet er das ja gleich mit. Erstmal zu meiner Person. Ich bin kein Jurist, also kein Volljurist. Ich arbeite in der öffentlichen Verwaltung, bin beruflich also seit 20 Jahren mit Verwaltungsrecht, öffentlichen Recht beschäftigt. Wenn jemand Wert darauf legt, eine Aussage von einem Volljuristen, dann muss er sich noch an einen anderen wenden. Aber ich erzähle erstmal, was ich also dazu Meinung gebildet habe und recherchiert habe. Die Frage war, die eine, dass ob es denn mit dem Parteiengesetz in Einklang zu bringen wäre, wenn delegiert wird in Liquid Feedback, weil das Parteiengesetz würde ja Delegation nicht kennen. Also richtig ist, im Parteiengesetz kommt das Wort Delegation natürlich sage ich jetzt mal, nicht vor. Delegation bedeutet vom Inhalt her indirekte Demokratie. Das macht den Kern, das Wesen von Delegation aus. Und das Parteiengesetz kennt auch indirekte Demokratie, verwendet dafür allerdings einen anderen Begriff, nämlich Vertreter. Also im Parteiengesetz kommt durchaus indirekte Demokratie innerparteilich vor. Sie ist vorgesehen. Es gibt Vertreterversammlungen, also Entscheidungen, in denen nicht das einzelne Mitglied unmittelbar abstimmt, sondern über einen Vertreter, und nichts anderes ist Delegation. Okay, Hans-Emanuel, möchtest du noch was nachfragen? Ja, das eine ist, nochmal zu dem ersten, ich habe jetzt nicht gesehen, ich glaube Nils war das, der geantwortet hat. Es muss dann ja auch sichergestellt sein, was im jetzigen Liquid Feedback nicht ist, dass zum Zeitpunkt der Abstimmung das Mitglied stimmberechtigt ist, was die Beiträge angeht. Den Verwaltungsaufwand müsstet ihr dann machen. Frage, ist das auch so vorgesehen? Das zweite, jetzt nochmal zu der rechtlichen Seite. Ich habe mich damit sehr genau beschäftigt, ich bin im Landesverband NRW. Das Parteiengesetz, und das schreibt ja auch auf dem Link, den ihr hier gebracht habt, der Steffen auf der Mailingliste AG Recht hat er das geschrieben, sieht vor Mitgliederversammlungen oder von diesen Mitgliederversammlungen gewählte Delegierte in Organen. Die Delegation des Liquid Feedback funktioniert aber nicht so, dass sie auf Mitgliederversammlungen Delegierte gewählt werden, sondern dass individuell sich Leute entscheiden, einem anderen die doppelte Stimme zu geben und so weiter. Das gleichzusetzen ist also mit dem Wortlaut des Parteiengesetzes eigentlich kaum übereinzubringen. Bringen und mit der Kommentierung von Ibsen, auf die sich bisher doch alle Urteile zum Parteiengesetz als zutreffend beziehen, schon gar nicht. Okay, dann fange ich mal an. Der erste Punkt, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, weil ich mir überlegt habe, zu sagen, kannst du ganz kurz nochmal den ersten Punkt sagen? Ob ihr auch sicherstellen könnt, dass die nicht nur zum Zeitpunkt der Account-Freischaltung stimmberechtigt sind, sondern auch zum Zeitpunkt der Abstimmung jeweils die Beiträge bezahlt sind, etc. Ja, also ja, wir sind uns bewusst, dass wir da Arbeit haben. Wir haben uns bei der Stimmberechtigung auf die Bundessatzung bezogen. Und die Bundessatzung sagt, dass man stimmberechtigt ist, wenn man maximal 3 Monate seinen Beitrag nicht bezahlt hat und bis dahin alle. Das heißt, wir haben eigentlich den Stress, die Leute zwischen Januar und März eines Kalenderjahres daran zu mahnen, beziehungsweise sie im März rauszuwerfen. Ansonsten sind sie, wenn sie akkreditiert sind, stimmberechtigt. Wie das jetzt genau mit dem Austritt aussieht, ist eine andere Geschichte. Mir wurde von unserem Gensec gesagt, dass dass Sage das in Zukunft leichter machen soll, dass es leichter ist, den Weg zu gehen vom Sage, einen Haken setzen, ist stimmberechtigt, hin zu im Liquid Feedback, ist jemand stimmberechtigt oder nicht. Zu dem zweiten Punkt wird wahrscheinlich Olaf mehr sagen können. Ja. Deswegen frage ich ihn jetzt direkt, ob er das so sagen kann. Wobei ich auch nochmal zu der ersten Frage ganz kurz zurückspringe. Wir haben darüber auch viel diskutiert und haben da ein paar Lösungen. Der Nils hatte schon gesagt, am Ende das verbindliche Verfahren wird durch die Geschäftsordnung, die dann angenommen werden muss, geregelt. Lösungsvorschläge, Ideen, die wir haben, beinhalten zum Beispiel auch, dass das Abstimmungsergebnis am Ende erst noch durch den NSEC geprüft wird, also dass dort geprüft wird, ob diejenigen, die ihre Stimmen abgegeben haben, auch im Zeitpunkt der Entscheidung stimmberechtigt waren. Da hätte man also einmal vor der Abstimmung und dann am Ende sogar auch nochmal hinterher die Prüfung, ob die Stimmberechtigung vorlag oder nicht. Durch Mitgliederversammlung gewählte Vertreter, sagt das Parteiengesetz, vielleicht erstmal so ganz grundsätzlich, wenn man davon ausgeht, dass alles, was im Parteiengesetz steht, nach Punkt und Komma und jedem einzelnen Buchstaben exakt wortwörtlich genau so und nicht ein Müh anders umgesetzt werden muss, dann kann man natürlich gar nichts anderes machen. Wir haben uns auch stark leiten lassen von einer Ausarbeitung des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages, der sich mal mit der Zulässigkeit von Online-Parteitagen auseinandergesetzt haben. Da haben wir eine ganz starke Parallele. Der einzige Unterschied zu unserer ständigen Mitgliederversammlung ist schlicht und ergreifend der Zeitaspekt und dass wir eben diese Form der flüssigen Demokratie haben. Ich halte es für wichtig, dass jeweils immer Sinn und Zweck, der Kern, das Wesen der gesetzlichen Bestimmungen eingehalten wird. Und da habe ich keinen Zweifel. Wir haben zwei Formen, die jeweils das Parteiengesetz zulässt, in einer einzigen zusammengeführt. Das Parteiengesetz sieht vor direkte Demokratie, Mitgliederversammlung als auch Vertreterversammlung. Wir haben mit der ständigen Mitgliederversammlung Liquid Democracy einfach eine Mischform geschaffen, die aber zwei Formen demokratischer Willensbildung enthält, die jeweils zulässig sind. Insofern sehe ich da jetzt keine grundsätzlichen Probleme. Du bist im Moment nicht dran. Das ist jetzt erstmal beantwortet. Ich habe eine ganze Menge Leute auf der Wachbildungsliste. Du bist auch dabei, Steffen, aber noch nicht gleich. Pro 2, pro 2. Hallo, guten Abend. Also meine Frage wird sich eher auf so eine Anwendungssache beziehen, weil momentan haben wir ja die Sache, dass wir ein paar durch die Medien oder innerparteilich bekannte Leute haben, die im Liquid Feedback dauerhaft eine unglaubliche Stimmkraft haben. Also da können sich weniger als 10 Leute zusammentun und die können eigentlich jeden Antrag durch Liquid Feedback durchwinken. Was dann natürlich auch auf den Parteitagen schöner aussieht, wenn man sein Liquid Feedback dazu hat. Und das ist dann unabhängig vom Inhalt. Habt ihr das auf dem Schirm? Beziehungsweise es wird ja öfters drüber geredet, dass man die Delegationen nach einer bestimmten Zeit verfallen lassen will oder andere Lösungswege für dieses Problem, weil ansonsten wird Liquid Feedback auf kurz oder lang einfach aussterben, weil einfach die Leute sehen, ich habe zwar eine Stimme, aber da ist diese Bande, die hat einfach zusammen 1000 Stimmen und die können eh machen, was sie wollen, egal was die Mehrheit will. Zum einen ja, wir haben vor, dass wir Delegationen verfallen lassen wollen. Das war auch schon in der Liquid Feedback-Initiative, auf die wir uns da berufen hatten, die Idee. Und zwar sowohl eingehende Delegationen als auch ausgehende Delegationen. Das heißt, sowohl wenn derjenige, der delegiert, nicht mehr aktiv ist, als auch wenn der, auf den delegiert wird, nicht mehr aktiv ist, dass das verfällt. Ansonsten haben wir, und das wird wahrscheinlich heute noch mehrfach ein Problem geben, in Mecklenburg-Vorpommern mögen wir Liquid Feedback und wir sehen das alles als riesengroße Chance, weil wir ein Landesverband sind, der sehr viel Fläche und sehr wenig Mitglieder hat und die Alternative, einen Landesparteitag in echt zu haben, einfach weniger Mitglieder, also es ist wahrscheinlich, dass wir weniger Mitglieder auf einen realen Landesparteitag bekommen, als wir das über Liquid Feedback sehen. Und wenn man realistisch ist und eine Delegation als eine Willensbekundung ansieht und wenn viele Leute den Willen haben, irgendwo hin zu delegieren, dann finde ich, dass man das akzeptieren soll und nicht direkt als Gefahr sieht. Momentan ist es bei uns im Landesverband kein Problem, weil wir haben dort nicht viele Delegationen, sondern es wird, wenn abgestimmt wird, sehr oft noch selber abgestimmt. Ja, das ist bei euch im Landesverband so, aber das ist auf keinen Fall für die Bundespartei so. Also seht ihr da einfach gar keinen Handlungsbedarf? Also dann habt ihr meine Stimme schon mal nicht, wenn es zu dieser Abstimmung kommt. Der Punkt ist, der Bund ist uns im Moment noch relativ egal, weil wir machen das, weil wir das wollen. Also dieser Landesparteitagsbeschluss ging einstimmig aus. Der Landesverband möchte das. Und wir sehen das gleichzeitig als eine Art Beta-Test an, weil wir können, wenn wir als Partei sagen, wir wollen diese Form der Demokratie haben, dann wäre es vielleicht eine gute Idee, das erstmal auszuprobieren, bevor man das irgendwelchen Wählern verspricht. Also wir haben im Moment weder Angst, wir freuen uns, dass das dass hoffentlich bald soweit ist, dass wir das machen können. Und wir wissen, dass es durchaus Kritiker gibt, die dort ein riesengroßes Problem sehen. Bei uns ist es noch kein Problem und wenn es dann soweit ist, müssen wir uns Gedanken machen, aber momentan überwiegen die Chancen und die Vorfreude. Ich würde gerne auch noch was zur Delegation sagen. Also die heftigen, emotionsgeladenen teilweise Diskussionen, Delegationen kennt jeder, der sich ein bisschen damit auseinandergesetzt hat. Ich will es von mir aus gar nicht ausbreiten. Hier bei uns ganz umschiffen können wir es natürlich auch nicht, weil das gehört einfach zu Thema heute dazu. Ich will es vielleicht mal so auf den Punkt bringen. Bei Delegationen passiert, was die Frage Ausübung des Stimmrechts des einzelnen Mitglieds betrifft, passiert nichts, was bei der realen Abstimmung nicht auch passiert. Auch bei einer Zusammenkunft von Mitgliedern im realen Raum orientieren sich Mitglieder bei der Stimmabgabe an Personen, denen sie vertrauen, die sie für kompetent halten. Da lassen sich Menschen auch von leiten. Denn zum Beispiel sehr viele, die Nein-Stimmkarte hochhalten oder die Ja-Stimmkarte, dann hat das schon einen Einfluss darauf, ob der Einzelne dann die entgegengesetzte Karte hochhält. Und solche Effekte, die haben wir auch bei realen Abstimmungen. Und deswegen würde ich nicht der Illusion hingeben, dass bei solchen Abstimmungen eine Lösung geschaffen werden müsste oder könnte, wo jeder Einzelne nur für sich ganz unbeeinflusst von anderen abstimmen würde. Wenn der Einzelne sich entscheidet, sich selbst nicht Gedanken zu machen, sondern blind einem anderen zu vertrauen und so abzustimmen, dann kann er das in der realen Welt machen, der ständigen Mitgliederversammlung natürlich auch. Okay, danke. Sollen wir jetzt die nächsten Frage dran geben? Weil es kommen doch mehr, als ich dachte. Rick, bitte. Also ich glaube, Olaf, da malst du dir die Antipoden sind ein bisschen verkehrt. Es geht ja nicht darum, unbeeinflusst abzustimmen, sondern eben halt das Stimmrecht nicht wahrzunehmen. Und insofern auch, wenn ein Delegationsprinzip in vielen anderen Parteien da ist, hat jeder Einzeldelegierte auf einer Landes- oder Bundesdelegiertenversammlung genau seine eine Stimme. Und wenn er aufs Klo muss, verfällt seine Stimme. Er ist nicht berechtigt, weder einen juristischen Vertreter, also sprich einen Rechtsanwalt oder irgend sowas damit zu beauftragen, seine zu geben, also einen individuellen Stellvertreter zu entsenden, noch ist er berechtigt, seinem Tischnachbarn dann zwei Stimmen abgeben zu lassen. Ja, sondern in dem Sinne findet die Delegation statt, in diesen anderen Parteien, in dem dort dann entsprechend der Größe der Landesverbände, Nordrhein-Westfalen hat immer viel mehr Delegierte auf dem SPD-Bundesparteitag als Schleswig-Holstein oder Mecklenburg-Vorpommern, eben halt entsprechend der Anzahl der Mitglieder eine entsprechende Delegiertenzahl entsendet wird. Keine Partei hat ein Konzept, wo gesagt wird, okay, der nordrhein-westfälische Delegierte hat 15 Stimmen, um das Gewicht von NRW zu repräsentieren und eben halt der MV-Delegierte hat nur eine Stimme, um eben halt entsprechend das geringere Gewicht von Nordrhein-Mecklenburg-Vorpommern einzubringen. Und das aber macht Liquid Feedback im Grunde genommen, dass du dem einzelnen Abstimmungsteilnehmer unterschiedliches Gewicht beimisst. Und das halte ich in der Tat, ich habe jetzt nicht eure konkreten Geschichten durchgelesen, sondern nur im Vorfeld vom Bundesparteitag, da waren ja auch entsprechende Änderungswünsche an die Bundessatzung da, eine ständige Mitversammlung zu schaffen. Und dort, wenn ich das richtig erinnere, war kein einziges dieser Konzepte auf ungleichgewichtigen Stimmen basierend. Also im Grunde genommen sollte es da schon dabei bleiben, dass eine Stimme pro Abstimmendem abgegeben wird und nicht eben halt schon gar nicht transit weitergegeben werden dürfte, sondern eben halt jeder Stimmteilnehmer, wie in der Volksabstimmung eben halt auch, gibt seine Stimme ab, wenn er denn abstimmen will und wenn er sich für inkompetent hält oder ihm das nicht so wichtig ist, stimmt er eben halt nicht ab. Wie übrigens auf unseren Bundesparteitagen halt auch, ne? Also oder auch hier auf euren Landesparteitag, da überlässt deine Stimmkarte hoffentlich eben halt auch nicht gerade mal an irgendjemandem anderen, der anwesend ist, wenn du draußen fischern gehst oder zum Mittagessen. Delegation ist indirekte Demokratie. Wenn ein Delegationenempfänger 10 Delegationen hat, dann stimmt er nicht selbst 11-mal ab für sich, damit ein anderes Gewicht als andere Mitglieder, sondern er stimmt mit einer Stimme für sich, mit 10 weiteren Stimmen für 10 andere Mitglieder ab. Damit hat jedes Mitglied gleiches Stimmgewicht, zwar exakt. Es gibt überhaupt keinen einzigen Unterschied bei Liquid Feedback. Umgekehrt ist es so, nach dem Parteienrecht, da hat nicht jedes Mitglied gleiches Stimmrecht. Dort gibt es Fälle, in denen Vorstandsmitglieder oder Mitglieder anderer Organe per se aufgrund ihres Amtes Mitglied in Vertreterversammlungen sind. Es gibt auch die Möglichkeit, dass das Stimmengewicht erhöht wird aufgrund des Wahlerfolges in den Bereichen, die die Vertreter delegiert. Also das Parteienrecht, so wie wir es haben. Das ist Paragraph 9 Parteiengesetz oder auch Paragraph 13 Parteiengesetz. Dazu gibt es auch. Wenn Gewichte eines einzelnen Delegierten erhöht würden, weil er besonders hoch gehabt hat, das kenne ich nicht. Mitglieder von Organen, die in Vertreterversammlungen aufgrund ihres Amtes abstimmen, stehen mit ihrer einen Stimme gegen Vertreter, die ihre Legitimation aus, was weiß ich, einem Schlüssel von 10 oder 20 Mitgliedern, die sie vertreten, speisen. Aber eine Stimme und nicht 1,5 Stimmen und nicht 3 Stimmen. Jede einzelne Nase in so einer Delegiertenversammlung hat eine Stimme. Das ist das, was eben halt Liquid Feedback so nicht macht. Aber bei Liquid Feedback bleiben die Stimmen alle erhalten. Also nehmen wir mal an, wir haben in Liquid Feedback jetzt in der ständigen Mitgliederversammlung, bleiben wir beim Mecklenburg-Vorpommern, haben wir 250 stimmberechtigte Mitglieder. Und jetzt stellen wir uns mal den Idealfall vor, alle 250 Mitglieder stimmen ab bei einer Entscheidung. 100 in der Weise, dass sie ihre Stimme delegiert haben. Dann werden bei der Abstimmung am Ende genau 250 Stimmen abgegeben. Damit fließt in die Entscheidung der Wille jedes einzelnen Mitglieds im gleichen Verhältnis zu anderen Mitgliedern ein. Sehe ich auch so, habe ich auch so verstanden. Und jetzt möchte ich ein bisschen weitermachen. Entschuldige, Rick. Steffen. Steffen, jetzt musst du wieder entstummen. Oh ja, das hilft. Da ich jetzt nicht weiß, wie lange es dauert, bis wir rankommen, habe ich ein paar Punkte mehr. Und zwar das Erste, was mich an dem Satzungsänderungsantrag halt gestört hat, dass darin mal steht, nach den Prinzipien von Liquid Democracy soll das Ganze funktionieren. Und an der Stelle, weiß ich nicht, wo stehen die überhaupt, wo sind diese Prinzipien festgehalten, wo kann man die nachlesen und wer kann die verbindlich ändern und neue in Kraft setzen. Also wenn ich mich in einer Satzung oder in einem Gesetz auf irgendwas anderes beziehe, dann sollte das auch nachvollziehbar sein. Das nächste, die Stimmabgabe bei solchen Sachen, die muss unmittelbar erfolgen. Und wenn ich Delegierte, was weiß ich, vielleicht sogar mehrere Delegationsstufen habe, dann ist das absolut nicht unmittelbar. Was eben noch gesagt wurde, aufgrund von Wahlerfolgen können mehr Stimmen angehäuft werden, das stimmt so auch nicht. Es gibt, Kraft seines Amtes kann man Mitglied in der Vertreterversammlung sein und das stimmt so, das steht so im Parteiengesetz, aber das bezieht sich nur auf Parteiämter, das heißt, wenn ich in irgendeinen Vorstand gewählt werde, bin ich auch automatisch auf der Delegiertenversammlung stimmberechtigt oder ähnliches, wenn die Satzung das halt festlegt. Das greift nicht bei irgendwelchen Wahlen zu Volksvertreterversammlungen. Also das heißt, bloß weil ich jetzt in den Landtag gewählt wurde, habe ich nicht innerhalb der Partei ein besonderes Stimmrecht. Steht jedenfalls so im Ibsen. Dann habt ihr vorhin gesagt, also ihr seid zum Schluss gekommen, dass euer Antrag oder eure Satzungsänderung mit dem Parteiengesetz in Einklang ist. Und ich habe jetzt nur den Ibsen zur Verfügung. Ich habe mir das alles mal genau angeguckt und ich bin halt der Meinung, dass Liquid Democracy überhaupt nicht mit dem Parteiengesetz vereinbar ist. Wenn ihr da anderes Schrifttum gefunden habt, außer dieser Ausarbeitung vom Wissenschaftlichen Dienst des Bundesparteitags, was ich nicht hundertprozentig zutreffend finde, weil es halt kein richtiger Online-Parteitag ist. Also noch was anderes Material habt, ich weiß nicht, ob da im Rixen noch was anderes steht, das würde mich dann doch sehr interessieren. Und das nächste wäre, ihr habt vorhin gesagt, ihr findet es okay, also ihr wollt halt zwei Formen der Mitgliederversammlung mischen und ihr meint, das ist okay, weil jede für sich okay ist. Zum einen die Vollversammlung, sag ich mal, und zum anderen die Delegiertenversammlung oder Vertreterversammlung, wie es im Parteiengesetz heißt. Und beides ist okay und ihr meint, ihr macht jetzt einfach eine Mischform und das ist ebenfalls dann automatisch okay. Und ich glaube, an der Stelle irrt ihr aber, weil diese Mischung, soweit ich das weiß, praktiziert das auch keine andere Partei. Also ich glaube nicht, dass es wirklich zulässig ist. Ich kann auch nicht sagen, okay, wir haben jetzt hier so und so viele Delegierte, die für so und so viele Leute abstimmen und dann kommen noch einfache Mitglieder, die halt ebenfalls abstimmen, weil sie keinen Delegierten gewählt haben oder ähnliches. Also ich glaube nicht, dass das so einfach sich rechtlich ableiten lässt, bloß weil direkte und indirekte Demokratie jeweils zulässig sind. Also was ich nicht verstehe, ist diese ganze Kritik, die jetzt darauf rauszielt, dass wir eigentlich nichts Neues machen dürfen, was nicht explizit schon von anderen gemacht wird. Wir wollten doch was neu in der Partei machen. Also damit sind die Piraten angetreten und darum bin ich auch beigetreten. Und jetzt finde ich das sehr, sehr zögerlich. Natürlich kann man mit irgendwas dann auch nach hinten überschlagen, irgendwas kann nicht funktionieren. Aber was passiert, wenn wir nur die Sachen machen, die eh schon alle anderen machen? Das wollte ich nur mal einwerfen. Aber jetzt gebe ich weiter an Nils oder Ulla. Warte mal ganz kurz noch. Da hast du natürlich recht, aber wenn wir es machen, dann so, dann ist es rechtlich sauber ist. Also ich will jetzt hier niemanden ausbremsen, bloß ich bin der Meinung, dass es halt irgendjemand wird, die Sache dann versuchen zu stoppen. Und wenn das dann Erfolg hat, dann kann halt viel Arbeit vernichtet werden und das wäre schade. Und das bringt mich auch zu meinem letzten Punkt. Mein Vorschlag wäre, gegen diesen Beschluss vom Landesparteitag zu klagen. Dass selbst geklagt wird und dass durch beide Instanzen in der Parteigerichtsbarkeit durchzujagen und wenn das, wenn beide sagen, es ist okay, dann seid ihr auf der rechtlich sicheren Seite. Dann habt ihr die Sache abgeklärt, noch bevor sie richtig in Betrieb geht und dann müsst ihr nicht damit rechnen, dass da noch irgendjemand später klagt und dann sagt, ja, alles, was ihr jetzt beschlossen habt in den letzten anderthalb Jahren, das ist jetzt alles für den Arsch, weil das war nicht okay. Danke. So, Nils oder Olaf, wer möchte antworten? Ich würde gerne anfangen mit dem ersten Punkt, so wie ich ihn mir jetzt einfach mal notiert habe. Da war die Frage da, was sind denn die Prinzipien von Liquid Democracy? Setzt sich ja zusammen aus Demokratie und flüssig. Meine Gegenfrage an Steffen, wo stehen denn die Prinzipien von dem einen Teil, den wir als selbstverständlich und richtig voraussetzen, Demokratie? Wo stehen Prinzipien von Demokratie, die bisher, ohne groß drüber nachzudenken, praktizieren? Also ein Teil ist im Grundgesetz festgehalten, wo geregelt ist, wie zum Beispiel Wahlen abzuhalten sind, also die Wahlgrundsätze, Unmittelbarkeit und so weiter und so fort, die halt in anderen Ländern nicht so gelten. Also Grundgesetze. Aber auch nicht bis in solche Details wie, darf ich meine Stimme delegieren oder nicht, ne? Oder wie soll das dann kontrolliert werden? Ist auch ein Begriff, der sehr unterschiedlich interpretiert wird, wo wir auch seit Jahr und Tag immer mal wieder Fälle haben, wo ein großes Fragezeichen dahinter gemacht wird, ob da das Demokratieprinzip beachtet wurde oder nicht und wo es auch immer wieder Gesetze oder Entscheidungen gibt, die der Begründung, dass da das Demokratieprinzip nicht beachtet worden wäre, immer mal wieder aufgehoben werden. Also es gibt keine gesetzliche Definition von Demokratie und insofern braucht man auch nicht nach einer gesetzlichen Definition von Liquid Democracy zu suchen, wobei, ich habe es damit im Grunde schon gesagt, der Unterschied ist eigentlich gar nicht so sehr groß. Also ich will da jetzt auch keine größere Schwierigkeit draus machen, als es ist. Das ist kein Begriff, der also von Anfang an neu geklärt werden müsste. Er beinhaltet Demokratie und wird nur modifiziert. Und wenn überhaupt da also eine Unsicherheit besteht, ist lediglich diese Modifikation. Und ich kenne niemanden und keine Definition und keine Stelle, die Liquid an diesem Begriff Democracy anders definiert, als dass dort direkte und indirekte Demokratie gemischt werden. Eine relativ einfache Sache. Also ganz kurz, also ich war nur der Meinung, wenn du in der Satzung drauf verweist, dann muss es nachlesbar sein. Zum Beispiel in unserer Bundessatzung steht nirgendwo ein Verweis auf demokratische Prinzipien oder ähnliches. Dazu möchte ich eine Sache sagen. Wir haben später noch, also in der jetzigen Satzung steht drin, dass die ständige Mitgliederversammlung sich eine Geschäftsordnung gibt. Und in dieser Geschäftsordnung werden dann offene Fragen geklärt, wie zum Beispiel, welches System wir eigentlich nutzen, um Liquid Democracy zu nehmen. Und da wird dann drin stehen, dass es Liquid Feedback 2.0 ist. Und spätestens da werden dann diese Prinzipien nochmal rausgeixt. Nur das schon mal als Hinweis dazu. Ansonsten, Olaf, möchtest du noch was sagen? Ja, die zweite Frage, die ich jetzt zu Prinzipien nicht. Also wo sind diese Prinzipien nachzulesen oder definiert, ne? Die anderen beiden Sachen waren rechtliche Sachen, da würde ich dich bitten, was dazu zu sagen. Da ging es, glaube ich, einmal um die Unmittelbarkeit von der Stimmabgabe und dann über die Volksvertreter bzw. Wahlerfolge. Stimmabgabe muss unmittelbar erfolgen. Das ist dann der Fall, wenn Mitgliederversammlungen stattfinden. Es ist doch eine Mitgliederversammlung. Das ist die direkte Demokratie und das Parteiengesetz sieht aber auch die Möglichkeit indirekter Demokratie durch Vertreter vor. Dort hat die Stimme des einzelnen Mitglieds, bekommt sie nicht ihren Einfluss durch unmittelbare Abgabe des Mitglieds, sondern unmittelbar durch den Vertreter. Da sehe ich keinen Unterschied. Ja, ich schon. Weil auch der Vertreter gibt seine Stimme unmittelbar ab. Das einzelne Mitglied ist ja dann überhaupt nicht mehr involviert in diese Abstimmung. Moment, also, wir wollen uns jetzt nicht zu sehr festbeißen an Delegationen. Das ist ein Teil der Sache, aber das ist nicht die ganze Sache. Vielleicht gibt es noch ein paar Dinge, die jemand sagen möchte, die das Gesamte betreffen und jetzt nicht speziell auf die Delegation bezogen. Darauf können wir gerne nochmal zurückkommen und da möchte ich noch darauf hinweisen, das Thema Superdelegation haben wir am 8.8. hier in dicken Ende mit einem Superdelegierten Maha. Und da können wir auch ausführlicher darüber sprechen, weil das ist dasselbe Thema. Und hier geht es doch eigentlich um mehr, finde ich jedenfalls. Und da würde ich ganz gerne Hans Emanuel und den dann bitten, jetzt nicht auf Superdelegation abzufahren. Da gab es noch zwei, drei andere Fragen jetzt. Ich glaube, die kann man relativ schnell beantworten. Einmal die Zweifel, dass nach dem jetzigen Parteienrecht doch ein Ungleichgewicht der Stimmabgabe möglich wäre. Möchte ich den Steffen vielleicht, er hat gesagt, er hat den Ibsen auf die Kommentierung von Ibsen im Parteiengesetz hinweisen. Da kann er es nochmal nachlesen. Und zwar in Paragraph 8.8, Band Nummer 12. Dort äußert sich Ibsen dann auch sehr kritisch. Nämlich sagte dort, dass diese Möglichkeit auf erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken stößt. Also das ist schon so. Und diese Ungleichgewichte, dass nicht jede Stimme das gleiche Gewicht hat, die haben wir bei Liquid Democracy, bei der Delegation nicht. Ich sehe da bei unserer ständigen Mitgliederversammlung ein wesentlich fassungskonformeres Vorgehen als bei den Möglichkeiten, die das Parteiengesetz zulässt. Sagst du, dürfen wir nicht, dürfen es nicht, weil das keine andere Partei praktiziert. Da hast du jetzt aber einen Zirkelschluss, ne? Wie soll das denn eine andere Partei praktizieren, wenn es jedes Mal Voraussetzung sein soll, dass es eine gibt, die das vorher schon macht? Meine Meinung war, also es gibt ja hunderte von Parteitagen jedes Jahr. Wenn es rechtlich möglich wäre, hätten es auch andere wahrscheinlich schon mal ausprobiert. Nicht gesagt, weil mehr Demokratie wollen viele Parteien überhaupt nicht haben und mehr Basisdemokratie auch nicht. Also das halte ich für ein schwaches Argument. Also auch die Grünen wollten mal basisdemokratisch sein und mehr Demokratie haben. Also auch in unserer jetzigen Demokratie gibt es eine ständige Entwicklung im Wahlrecht. Nicht immer klappt das und funktioniert das und erweist es sich dann als richtig. Wir gestern zum Beispiel einmal gerade mal wieder erfahren haben, da gibt es auch immer mal wieder Veränderungen, zum Beispiel auf kommunaler Ebene, dass in den letzten Jahren dort die Möglichkeit geschaffen wurde, mehr direkte Demokratie zu praktizieren durch die direkte Wahl der Bürgermeister, der Landräte. Also der Überlegung, alles müsste exakt in der bestehenden Form weiter nur fortgeführt werden können, der kann ich so jetzt auch nicht folgen. Ne? Da hätten wir Stillstand. Ja, und hätte es die Piraten auch überhaupt nicht gebraucht. Also da hätte man die Piraten auch nicht gründen müssen, wenn die nicht hätten etwas verändern wollen. Und man muss ja an dem System auch irgendwie so ein bisschen rütteln und gucken, was geht und was nicht geht. Also man muss auch was ausprobieren und ein bisschen Mut haben, finde ich. Und jetzt würde ich gerne mit Hans Emanuel weitermachen. Bitte, Hans Emanuel. Ganz kurz, eine Frage habe ich dann noch, die ich vielleicht auch beantworten wollte oder auch nicht. Also der Vorschlag, das selber dagegen zu klagen, um mal halt Rechtssicherheit zu kriegen. Ja, da würde man die Gerichte missbrauchen. Das ist nicht die Aufgabe von Gerichten, jemandem zu helfen, zu rechtlich richtigen Entscheidungen zu kommen. Die Aufgabe von Gerichten ist es, wenn es Streitparteien gibt, die Meinungsverschiedenheiten nicht friedlich und einvernehmlich beilegen können, dann in diesem Streit eine Entscheidung herbeizuführen. Da kann man sich eigentlich bei den Piraten auch darauf verlassen, dass sowas kommt. Dazu möchte ich noch eine kurze Sache sagen. Wir haben immer noch nicht die Mitgliederversammlung so weit, dass sie da ist. Wir haben bisher nur die Satzung geändert. Es wird noch eine Geschäftsordnung geben. Das heißt, bevor die Geschäftsordnung nicht da ist, können wir auch noch keinen Beschluss fassen in der ständigen Mitgliederversammlung. Und es ist jetzt im Moment noch nicht so weit, dass jemand wirklich dagegen klagen könnte, weil ich im Moment nicht sehe, wie jemand dadurch irgendeinen Nachteil erreicht hat. Ein weiterer Punkt, den hatte ich schon einmal gesagt zu diesem Hintergrund. Wenn jemand klagt, hoffe ich, dass er das tut, weil er das aus eigener Überzeugung tut, dass er da ein Problem sieht. Momentan ist das Feedback innerhalb des Landesverbandes durchweg positiv. Das heißt, ich sehe im Moment nicht, dass so eine Klage kommt. Das freut mich echt, weil ich habe im Moment das Gefühl, dass Piraten sich gegenseitig in die Knie schießen. Das freut mich außerordentlich, weil vielleicht ist bei euch dann noch relativer Frieden und jeder geht ein, dass es ganz okay ist. Ja, meine Befürchtung war nur, das wird halt die ganze Zeit so akzeptiert und irgendwann kommt dann halt so ein Querulant aus der Hecke, der halt dem Landesverband nichts Gutes wünscht. Also diese Gefahr sehe ich bei einem gerichtlichen Verfahren grundsätzlich nicht. Denn grundsätzlich gehe ich davon aus, dass ein gerichtliches Verfahren am Ende immer das Ergebnis hat, dass der rechtmäßige Zustand festgestellt wird. Entweder wird festgestellt, dass das Verfahren, das da geprüft wurde, rechtmäßig ist, dann ist es gut. Oder es wird festgestellt, dass es nicht rechtmäßig gut ist. Dann ist diese Feststellung auch gut. Also die Durchführung eines gerichtlichen Verfahrens an sich kann nie etwas Schlechtes sein. Ist immer insofern etwas unangenehm, weil dann manche Verfahren mehr oder weniger mit einem Fragezeichen versehen werden. Aber so mit dieser Argumentation, es wäre per se schlecht zu klagen, wäre per se schlecht, wenn ein rechtliches Verfahren durchgeführt wird. Nee, das kann man an die Sache nicht herangehen. Das war doch mein Vorschlag, dass dieses Verfahren halt jetzt durchgeführt wird, bevor... Kleiner Augenblick. War mein Vorschlag, das Verfahren halt jetzt durchzuführen, damit es halt später nicht mehr geführt wird, wenn im schlimmsten Fall halt schon viel weitere Arbeit reingeflossen ist oder viele Beschlüsse durch die ständige Mitgliederversammlung gefällt worden sind, die dann nachträglich halt wieder null und nichtig werden durch so ein negativ ausfallendes Urteil. Jeder, der sich in seinen Rechten verletzt sieht, der kann klagen, da braucht er niemanden zu fragen und der wird es dann sicherlich auch tun. Egal, ob wir ihm das vorschlagen, empfehlen oder du, das spielt da gar keine Rolle. Ich kann jetzt einfach mal an der Stelle nur für mich sprechen. Ich werde auch hier bei dieser Frage nicht ein Gericht anrufen zu einer Frage, von deren Richtigkeit ich überzeugt bin. Da würde ich dann einen Fall sehen, wo man den Rechtsweg missbraucht. Das ist nicht die Aufgabe von Gerichten. Gut, Maria, bitte. Gibt's keine Maria? Gibt keine Maria, dann bitte Rick. Also ich möchte deinem Eindruck, Kira, widersprechen. Ich bin überhaupt gegen Liquid Feedback oder sowas eingestellt und insofern finde ich das richtig sympathisch, dass Mecklenburg-Vorpommern da was Neues ausprobieren möchte. Ich habe nur, wie gesagt, eine gewisse Sorge, dass wenn, und ich gehe auch insofern konform, dass eure Satzungsänderung wahrscheinlich völlig unthematisch ist und sehr auf die Details drauf ankommt, die ihr halt in die Geschäftsordnung für eure ständige Mitgliederversammlung reinschreibt. Nur eben halt ein Dreh- und Angelpunkt und das hat jetzt nicht, sage ich mal, mit Superdelegierten und sonst irgendwas zu tun, sondern eben halt mit diesem einen Satz aus dem Parteiengesetz, die Mitglieder der Partei und die Vertreter in den Parteiorganen haben gleiches Stimmrecht. Das steht eben halt ausdrücklich im Parteiengesetz drin und das schließt meines Erachtens eben halt aus, dass ein Vertreter in einem Parteiorgan, nämlich eben halt der ständigen Mitgliederversammlung, drei Stimmen abgeben kann. Und wenn das da so drin steht, dann muss man entweder erst das Parteiengesetz an der Stelle ändern oder sich einen Zwischenschritt überlegen, dass eine ständige Mitgliederversammlung eben halt ohne Delegationen zeitweilig auskommt. Das eben halt ist im Prinzip wie eine zeitlich gestreckte Urabstimmung durchgeführt wird, dass eben halt jeder einzelne Mitglied eben halt seine abgeben kann innerhalb einer Woche oder wie auch immer und dann das Ergebnis festgestellt wird und man eben dieses Problem mit Delegation und transitiven Delegation über mehrere Stufen hinweg und so weiter und so fort. Und das einzelne Mitglied kann gar nicht wissen, wer am Ende für ihn die Stimme abgeben wird und in welcher Richtung die Stimme abgegeben wird, anders als bei einem Stimmzettel, der in die Luft gehoben wird auf dem Landesparteitag. Da sehe ich ganz einfach irgendwo fundamentale Probleme mit dem gegebenen Parteiengesetz, ein Delegationsprinzip in Form von Liquid Feedback zu betreiben und eben Thema das Delegationsprinzip in delegierten Versammlungen bei etablierten Parteien hat damit nichts zu tun, weil auch dort eben halt jeder Vertreter in dieser Versammlung genau eine Stimme abgeben kann und nicht zwei und nicht drei. Der vertritt nur dann eben halt seinen Kreisverband oder wie im Bundestag dann seinen Wahlkreis oder was auch immer. Ja, aber eben halt, er hat nur eine einzige Stimme und die kann ihm kein, also er kann sich nicht eine zweite dazu holen, auf irgendeine Art und Weise. Das ist jetzt, habe ich so das Gefühl, ein kleines bisschen mathematisches Problem. Ich versuche es mal so zu erklären, wenn in den herkömmlichen Parteien Vertreterversammlungen stattfinden. Nehmen wir mal an, eine Untergliederung, die 1000 Mitglieder hat, entscheidet sich dafür, dass in der Vertreterversammlung nur 50 Vertreter abstimmen sollen, den Landesverband also vertreten sollen. Damit dann diese 50 Vertreter gleiches Stimmrecht haben, würden sie sich also aus den Stimmen von 20 Mitgliedern speisen. Nein, das Stimmrecht ist, dass sie jeder einzelne eine Stimme hat und nicht wie viele Leute hinter ihnen stehen. Also in der Vertreterversammlung stehen, um es mit deinem Wort zu sagen, 20 Mitglieder hinter jedem Vertreter. Nein, es sitzt dort ein einzelner Vertreter und der hat eine Stimme, egal wie viele hinter ihm stehen. Ob das mal dann 350 sind und mal 300, das ist alles irgendwo marginal und muss dadurch geregelt sein, wie man Delegierter wird und wie die Delegiertenversammlung sich zusammensetzt. Aber als Vertreter, also als Delegierter in dieser Delegiertenversammlung, hat jeder genau eine einzige Stimme. Das Maximum, was ich kenne, ist, dass eventuell ein Vorsitzender doppelte Stimmen Recht hat, um eine Stimmengleichheit aufzuheben. Das ist das Einzige, was ich noch kenne und ich weiß nicht, ob das in Parteien gilt oder nur in Vorständen oder sowas. Tja, also ich sehe es so, ne? Wenn wir diesen Landesverband haben mit seinen 1000 Mitgliedern und da sitzen dann 50 Vertreter in der Vertreterversammlung, dann haben diese 50 Vertreter den Willen von 20 Mitgliedern jeweils vertreten. Das ist der Sinn von Vertreterversammlungen. Und in unserer... Nur ihrem eigenen Gewissen verantwortlich, genauso wie die Bundestagsabgeordneten. Ja. Die haben eben halt mit ihrem eigenen Gewissen, ihrem ureigensten genau eine Stimme abzugeben. Das machen unsere Vertreter, also die Delegationsempfänger, machen das ganz genauso. Unser Unterschied ist nur, dass auf unserer Vertreterversammlung, nenne ich es jetzt mal, neben dem Vertreter, der vertreten für 20 Mitglieder kommt, neben ihm sitzen dann nicht nur weitere Vertreter, sondern da sitzen dann auch mal anstelle eines Vertreters für 20 Mitglieder die 20 Mitglieder selbst. Und damit widerspricht es der Ausschrift, dass eben halt die Vertreter in den Parteiorganen in diesem Sinne die Nasen, die eben halt an dieser Abstimmung in der ständigen Mitgliederversammlung teilnehmen, gleiches Stimmrecht hätten. Die Mitglieder haben... Die Vertreter in den Organen, also sprich diejenigen, die Hand geben oder eben halt ihr Votum abgeben innerhalb eurer ständigen Mitgliederversammlung, haben nicht gleiches Stimmrecht. Das, wenn ihr das entkräften könnt, diesen Paragraph 10 Absatz 2 Satz 1, und ich will euch ja überhaupt nichts Böses. Ganz genau daran klammert sich vieles an weiteren Geschichten. Ne? Nur eben halt, wenn man das jetzt unangefochten macht und irgendeine Abstimmung geht auch genau aus dem Grunde kontrovers aus und die unterlegene Minderheit verspricht sich was davon, dann kippt ihr euch die sämtlichen Beschlüsse, die bis dahin gefasst worden sind, in eurer ständigen Mitgliederversammlung. Aber ich verstehe das Problem ehrlich gesagt jetzt gar nicht, weil bei uns hat doch wie im Liquid Feedback bei der ständigen Mitgliederversammlung jemand, der Delegierte hat, nicht eine pauschale Zahl von Stimmen oder eine Pauschale ist als Delegierter da, sondern er vertritt die Leute, die ihm die Delegation gegeben haben. Und das ist doch völlig okay, das ist doch nachvollziehbar. Ich möchte auch noch mal was sagen. Unabhängig, ich bin jetzt kein Jurist, ich finde es immer schlimm, wenn Juristen sich da streiten. Warum können wir das nicht einfach als zusätzliche Möglichkeit sehen? Wir haben Mitglieder, die können nicht zur Landesmitgliederversammlung kommen. Wir haben beim Parteitag sind auch nicht alle da, das ist immer ein Bruchteil. Und es wird bei dieser ganzen Diskussion sich immer sehr viel Gedanken gemacht, was jetzt nicht sein könnte, wenn. Aber wir sollten dort mal viel lieber die Chance sehen, dass dort Leute, die weniger Zeit haben, durch Delegation überhaupt teilnehmen können und dass diese Leute immer noch die Möglichkeit haben, selber abzustimmen. Wir schaffen hier doch nur eine zusätzliche Möglichkeit, die genutzt werden kann, aber nicht muss. Nun Nils, warum erfinden wir das dann nicht auf unseren Real-Life-Parteitagen und sagen, okay, ne, Nils darf dann noch die drei Stimmen von den verhinderten Rostockern mitbringen, ne, mit einer schriftlichen Bevollmächtigung. Nils soll für uns abstimmen und dann hast du plötzlich vier Stimmen. Das geht schlichtweg nicht. Und in gleicher Weise geht es meiner Meinung nach eben halt auch nicht in der ständigen Mitgliederversammlung. Das ist mir, also diese Diskussion, wenn wir das gewollt hätten, dann hätten wir darüber Gedanken gemacht. Aber es geht jetzt hier konkret darum, wollen wir zwischen Parteitagen Meinungsbilder haben und ist Liquid Democracy ein Mittel, das zu tun? Rick, vielleicht noch mal eine kurze Erwiderung zu deinem Hinweis auf § 10 Absatz 2, Satz 1. Ganz kurzer Satz. Die Mitglieder der Partei und die Vertreter in den Parteiorganen haben gleiches Stimmrecht. Vollkommen richtig. Völlig in Ordnung. Dieser Satz im Parteiengesetz, der beruht darauf, dass die Vertreter Parteiorganen durch eine gleiche Zahl von Mitgliedern gewählt werden. Nö. Wenn das so ist, dass im Moment im Parteiengesetz angelegt ist, dann müssen sie natürlich auch bei den Abstimmungen in den Vertreterversammlungen auch gleiches Stimmrecht haben. Nur dann wird dem Demokratieprinzip Genüge getan. Bei uns ist es aber so, wenn wir dort Vertreter drin haben, also Delegationsempfänger, die nicht alle die gleiche Zahl von Delegationen haben, dann dürfen sie gar nicht das gleiche Stimmgewicht haben. Dann müssen sie das Stimmgewicht haben, das der Zahl der Delegationen entspricht, damit das Demokratieprinzip gewahrt wird. Damit Mitglieder, die delegiert haben, mit gleichem Gewicht in die Wahl einfließen. Das tut Liquid Democracy, tut Liquid Feedback. Insofern meine ich, dass Sinn und Zweck der Regelung zu 100% umgesetzt wird. Ich finde, dass Liquid Democracy und Liquid Feedback sogar ein sehr großes Problem lösen im Vergleich zu den Vertreterversammlungen. Bei Vertreterversammlungen muss man ja einfach mal wissen, die Vertreter, wenn die von 20 Mitgliedern gewählt werden oder auf 20 Mitglieder kommt ein Vertreter, ist ja egal, werden die ja nicht immer einstimmig gewählt. Da sind viele Vertreter, die durch Mehrheitswahlen Vertreter geworden sind. Das heißt, es gibt Mitglieder, gegen einen Vertreter gestimmt haben und in der Vertreterversammlung vertritt dann also der Vertreter Mitglieder gegen deren Willen. Das Problem kann in Liquid Democracy und Liquid Feedback nicht auftreten. Wir haben insofern ein gewisses Problem, dass du mich davon zu überzeugen versuchst, dass Liquid Democracy dem Parteiengesetz überlegen wäre. Da können wir uns ja vielleicht sogar einigen drauf. Ja, nur insofern zieht deine Argumentation in die falsche Richtung, dass Liquid Democracy ein besseres Prinzip wäre. Ich habe ein gewisses Problem damit, dass eben halt wir dem Parteiengesetz unterworfen sind. Ich fände es zum Beispiel auch ganz schick, wenn 60-Jährige auf unseren Aufstellungsversammlungen mitentscheiden könnten. Ja, dann hätten wir uns den zweiten Wahlgang in NRW ersparen können, in Niedersachsen ersparen können. Ja, und ich finde es auch ganz gut, wenn unsere ausländischen Mitglieder auf unseren Aufstellungsversammlungen mitentscheiden könnten, dann hätten wir uns überhaupt den zweiten Parteitag in Niedersachsen ersparen können. Ja, aber es steht da nun mal eben halt im Wahlgesetz drin, dass eben halt nur Deutsche über 18 Kandidaten aufstellen dürfen. Das finde ich nicht gut, aber es lohnt nicht, es in unsere Geschäftsordnung oder Wahlordnung anders reinzuschreiben, wenn wir am Ende gültige, nach den gegebenen Gesetzen gültige Beschlüsse und Kandidatenlisten stellen wollen. Einfach Befürchtung. Und deswegen, wie gesagt, hätte ich das gerne entkräftet, dass dieses mit dem Gleichstimmengewicht zu finden ist. Nochmal, hält das Parteiengesetz. Wenn wir, hatte ich am Anfang schon mal gesagt, uns exakt an Komma und jeden Buchstaben halten, dann können wir nie was anderes machen. Parteiengesetz sollte man vielleicht auch dabei im Auge haben, dass es in den ersten Jahrzehnten, das Parteiengesetz ist noch gar nicht sehr alt, gar kein Parteiengesetz gab. Da gab es schlicht und ergreifend nur die Vorgabe durch das Grundgesetz, dass die innere Ordnung der Parteien demokratischen Grundsätzen entsprechen muss. Punkt. Allein das hat jahrelang gereicht, um Parteien arbeiten zu lassen. Nur wegen der Fragen Parteienfinanzierung. Hauptsächlich ist es dann später zum Parteiengesetz gekommen. Und dass wir jetzt in dem Parteiengesetz nur genaue Regelungen finden für die Organe, im Parteiengesetz angelegt waren vor vielen Jahren, das darf ja nun niemanden überraschen. Wenn man nun aber etwas Neues gestalten will, dann ist es natürlich wichtig, da wird es überhaupt keinen Dissens geben, dass die Grundsätze gewahrt sein müssen, in jedem Fall das Demokratieprinzip von der Verfassung vorgegeben und dass man den sonstigen Grundsätzen, die das Parteiengesetz aufstellt, natürlich auch so weit wie möglich nahe kommen muss. Und wie gesagt, also halte ich für das beste Argument, Liquid Democracy ist lediglich eine Mischform von zwei zulässigen Demokratieverfahren. Und warum dann die Mischform nicht zulässig sein soll, würde mir nicht einleuchten. Erneut, weil dabei rauskommt, dass plötzlich Leute mehr als eine Stimme haben. Nee, haben sie nicht. So, Entschuldigung, wenn ich jetzt mal dazwischen schieße. Entschuldigung, Rick, aber es gibt eine Rednerliste. Ja, und wenn ihr hier jetzt noch länger nebenan zwischeneinander hin und her reden wollt, es geht mir ein bisschen auf den Keks gerade. Wir haben eine Rednerliste und die Leute möchten auch was sagen. Danke. Danke, Nils. Hey, klasse. Hans Emanuel. So, ich hoffe, ich bin jetzt zu hören. Eben hieß es, ich wäre nicht zu hören. Da muss ich jetzt mal eben fragen. Ja, toll. Alles klar. Also Liquid Democracy und ein Liquid Parteitag heißt nicht notgedrungen, dass man mit Delegationen arbeitet. Ich finde richtig, wie Kira das ja auch sagt, dass wir neue Wege probieren und bin sehr dafür, in so einem großen Bundesland mit geringer Mitgliederdichte auszuprobieren, eine Art ständigen Online-Parteitag zu machen. Das ist das, was ihr versucht. Das finde ich gut. Was ich nicht begreife, ist, warum ihr es kombiniert mit dem rechtlich in meinen Augen sehr fraglichen Instrument der, ich sage es jetzt extra, gemischten Delegationsform. Gemischt, weil die einen sind stimmberechtigte Mitglieder mit Delegation, die anderen ohne. Das Parteiengesetz, das ist einfach, finde ich, von Olaf eine falsche Darstellung, erklärt nicht generell direkte und indirekte Formen für zulässig, sondern das Parteiengesetz geht von der Grundform aus der Mitgliederversammlung und lässt für eine bestimmte Situation, nämlich größere Verbände etc. pp., eine speziell definierte Form indirekter Demokratie, nämlich die Delegiertenversammlung zu. Und definiert auch, wie die aussieht, indem sie zum Beispiel, auf diesen Punkt habt ihr ja angespielt, die Mitglieder, die irgendwo qua Amt sein können, definiert, dass die begrenzt sein müssen, höchstens 20%. Die müssen ihrerseits aber wieder auch gewählte Mitglieder durch eine Wahl dann sein. Das heißt, es ist genau definiert, welche Form indirekte Demokratie zugelassen ist. Die Form, die im Liquid Feedback und jetzt auch in diesem System, was ihr vorhabt, vor ist, die kommt dort nicht vor. Da kann ich Rick und Steffen nur völlig zustimmen. Da könnt ihr auch wegdefinieren, wie ihr wollt, dass da ein Meeting mit mehreren Stimmen ist. Es ähnelt ein wenig einer Aktionärsversammlung, wo je nach der Menge der Anteile Leute, die die Hand heben, unterschiedlich zu zählen sind. Das gibt es tatsächlich in der Rechtsordnung ja, im Wirtschaftsrecht. Das gibt es aber ausdrücklich weder im Vereinsrecht noch im Parteienrecht. Wenn man jetzt immer darauf abhebt, wir wollen doch anderes machen, dann sind wir uns, glaube ich, schnell einig zu sagen, wir brauchen ein völlig verändertes Parteiengesetz. Aber darum geht es ja jetzt hier nicht, sondern es geht doch darum, zu gucken, was geht auf der Basis der jetzigen Rechtslage. Wenn ihr argumentiert, wenn es einen Realparteitag gibt, muss es auch einen Online-Virtuellen geben können, dann müssen die Grundsätze auch andersrum gelten. Jetzt frage ich mich, wenn es so wäre, dass Delegationen zulässig sind, da geht es nicht, Kira, um Superdelegationen, sondern überhaupt jede einfache Delegation, dann müsste das auch für die Realmitgliederversammlung gelten. Warum dann bitte kann ich nicht anreisen mit der Vollmacht von 5 Parteimitgliedern, die ordnungsgemäß nachweisen, dass sie Beitrag gezahlt haben etc. und auf dem nächsten Landesparteitag mit 5 Stimmen abstimmen, weil die mir ihr Vertrauen geschenkt haben. Das wäre das auf real übertragene Grundsatzprinzip der Delegation, was zweifelsfrei nicht geht. Dann frage ich mich, wie ihr drauf kommt, dass das bei der virtuellen Form gehen soll. Ich halte das für eine ziemliche Verdrehung des Parteiengesetzes an dieser Stelle. Und es ist auch ein Rückschritt, denn wenn wir sagen, wir wollen die basisorientierte Form der Mitgliederversammlung, ja, Corbin, ja, das will ich abzählen, ganz einfach, das geht bei einer Aktionärsversammlung, dann geht das auch beim Parteitag theoretisch. Das ist alles erprobt, ja, da muss man sich die Wirtschaftsversammlung mal angucken, da hat ein Aktionär 0,01% der Stimmen und der andere hat 10% und so wird das dann gezählt. Geht schon, ich halte es nur nicht für gut. Die Grundform des Parteiengesetzes der Mitgliederversammlung ist doch die, die wir grundsätzlich gut finden, weswegen wir sie bis zur Bundesebene durchhalten. Wir nutzen nicht die eine genehmigte Sonderform der Delegiertenversammlung. Und das, was ihr an indirektem Demokratieelement jetzt einbaut, ist nicht das, was im Parteiengesetz die eine mögliche Form der indirekten Demokratie ist. Darum bin ich mir ziemlich sicher, also absolut sicher, dass das als Organ der Partei nicht dem Parteiengesetz entspricht. Und Kira, es hat nichts damit zu tun, ob wir das wünschen, darüber rede ich jetzt nicht, sondern es hat damit zu tun, dass es der jetzigen Rechtslage, der Gesetzeslage nicht entspricht. Und das wird am Ende auch nicht ein... Die muss man austesten mit Sachen, die durchaus nicht völlig absurd sind. Kira, wenn ich ein Gesetz lese und ich bin in der Lage, den Gesetzestext zu lesen, ich habe den ja ins Pad gesetzt, das kann ja jeder nachlesen, so kompliziert ist das gar nicht dargestellt. Wenn ich das Gesetz lese und es steht darin, was möglich ist und das, was da gemacht werden soll, steht da nicht drin und das, was im Parteiengesetz steht, regelt abschließend, was möglich ist. Organe sind Mitgliederversammlung oder Delegiertenversammlung, die den und den Kriterien entsprechen müssen. Andere Organe gibt es nicht. Dann frage ich mich, was das für ein Versuch soll mit den Delegationen und was ich erst recht nicht begreife, ist, ihr werdet völlig auf der sicheren Seite mit einer liquiden, ich sage jetzt mal extra, um die strittigen Wörter nicht zu benutzen, einer virtuellen, ständigen Mitgliederversammlung auf Landesebene, die ich gut verstehen kann, dass ihr die wollt. Wenn ihr auf die Delegationen verzichten würdet, dann wärt ihr völlig auf der sicheren Seite und der Rest wäre organisierbar, was ich eingangs gefragt hatte, wer stimmberechtigt ist etc. Aber mein Conclusio daraus, doch, ich habe das verstanden, Corbinian, und ich sage dir, das, was Liquid Democracy ist, ist nicht das, was im Parteiengesetz geregelt ist. Da brauchen wir ein neues Parteiengesetz. Können wir fordern und gerne dafür. Aber das entspricht nicht dem jetzigen Parteiengesetz. Und nur darum geht es hier. Es geht nicht darum, ja, was halten wir für den... Einer muss doch irgendwie mit etwas anfangen. Und eine wahrscheinlich 5%-Partei, die damit anfängt, die hat schon einige Aussagekraft. Und es wurde auch durchaus überlegt, ob man Leuten nicht die Stimmen wirklich live mitgeben kann für einen Parteitag. Das ja, wurde auch schon vor Jahren diskutiert. Kira, nach deiner Logik sage ich, was ist das für eine Begrenztheit der niedersächsischen Piraten, dass sie nicht einfach sagen, wir Piraten fordern das Wahlrecht für 16-Jährige und Ausländer und wir ziehen das jetzt durch, dann sollen sie uns doch die Liste nicht zulassen. Nicht nach einem Fehl. Also ich bitte dich, dass der Fehl war, Unterschied da nicht siehst. Entschuldige, Hans-Emanuel, du wiederholst nur das, was der Rick gesagt hat und was schon vorher Steffen gesagt hat. Das ist schon okay. Also du hast ja deinen Anhänger. Aber ich hätte jetzt gerne noch vielleicht Maria. Gut. Und dann sind noch andere da. Letzter Satz noch eben. Dann möchte ich gerne wissen, warum ihr meine Konklusio zu sagen, was auf dem einen Parteitag geht, muss auch auf dem anderen gehen, warum das nicht gehen soll, warum ich nicht zur MV gehen kann, zur realen MV und eine Delegation mitbringen kann. Das sagt keiner. Das wurde auch schon lange und seit 2007 eigentlich, seitdem ich dabei bin, also diskutiert, ob man das nicht können sollte. Also das ist etwas, was durchaus im Gespräch ist. Und jetzt würde ich gerne Maria M. Grie. Ja, hallo. Könnt ihr mich jetzt verstehen? Ja, sehr gut. Ja. Super. Ich bin aus Mecklenburg-Vorpommern, bin ein gutes halbes Jahr dabei und ihr möchtet bitte berücksichtigen, dass ich noch nicht so ganz hundertprozentig in den Dingen drin stecke. Ich glaube, man hat in Mecklenburg-Vorpommern auch versucht, dieser weit auseinandergezogenen Struktur ein bisschen gerecht zu werden mit den Delegationen. Dass eben erstens nicht jeder immer so weit fahren kann. Das ist ganz was anderes als in Hamburg, lieber Rick. Und zum Zweiten auch nicht jeder, da wo er wohnt, vernünftiges Internet hat. Dass man also auch Leute einbezieht, die nicht jeden Tag online sind, die davon erfahren, die auf dem Stammtisch davon erfahren und die von den Themen wissen, aber nicht in der Lage sind, rein technisch oder aus anderen Gründen, da selbst sich dran zu beteiligen, dass die ihre Stimme übertragen können. Also nur mal so zur Klarstellung. Wir sind uns in Mecklenburg-Vorpommern darüber natürlich im Klaren, dass die Form mit Democracy und Feedback, so wie wir sie praktizieren wollen, so nicht im Parteiengesetz steht. Das wissen wir. Wir wissen, dass wir uns da nicht unmittelbar ohne weiteres auf das Parteiengesetz berufen können. Und wir wissen auch, dass allein schon deshalb natürlich auch gewisse Risiken da sind. Ich halte es auch für vertretbar, für eine vertretbare Meinung, wenn jemand meint, dass die Auslegung, so wie wir die Zulässigkeit begründen, zugewagt ist und nicht mit Parteiengesetz und Grundgesetz in Einklang zu bringen ist. Aber wir haben da eben unsere Meinung und denken, wir können die sehr gut vertreten. Nur noch ein kleines Detail zum Stimmgewicht bei Aktionären. Ich glaube, dass das kein guter Vergleich war, denn Stimmgewicht von Aktionären richtet sich nach dem Aktienkapital und bei Liquid Democracy richtet sich das Stimmgewicht der Delegationsempfänger nicht nach irgendwelchen anderen sachfremden Kriterien, sondern nach der Zahl der Mitglieder. Das entspricht dem, was das Demokratieprinzip vorgibt. Ist denn im Parteiengesetz festgelegt, wie die Parteien zu ihren Entscheidungsfindungen kommen? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Natürlich ist es das. Rick, du bist nicht dran, du warst jetzt sehr, sehr lange dran und bitte sprich nicht immer dazwischen, sonst kommst du nach Zuhörer, bitte. Ich hatte mich ja schon ziemlich früh eingetragen, ich hatte mir ein paar Notizen gemacht. Nils, du hast ganz am Anfang gesagt, wir in MV, wir lieben Liquid Feedback. Kannst du mal sagen, bitte, du hast vorhin schon darüber gesprochen, dass fast alle aktiven Mitglieder ihren Schlüssel zugesandt bekommen haben, wie viele ihn bisher nicht eingelöst haben und wie viele Mitglieder ständig im Liquid Feedback beteiligen. Ja, ich kann sagen, dass ich mich nach Rücksprache mit Markus, der das auch so auf dem Landesparteitag dieselbe Frage so beantwortet hat, dass bis auf eine Handvoll Leute einen Schlüssel haben, und damit, wenn sie wollen, mitarbeiten können. Momentan bei den Abstimmungen sind es noch relativ wenig Leute. Das sind, glaube ich, maximal so um die 30 Leute. Zum Vergleich, wir haben den letzten Landesparteitag mit 54 akkreditierten Mitgliedern gemacht. Und ich sehe da so ein bisschen das Henne-Ei-Problem, dass viele Leute Liquid noch ablehnen, weil sie sagen, das Ergebnis ist ohnehin nicht bindend. Warum soll ich da überhaupt mitmachen? Aber zumindest glaube ich, dass jeder, der einen Liquid-Feedback-Account haben möchte und mitmachen möchte, das auch kann. Wenn die Leute den Account haben und nicht nutzen, da können wir dann im Moment auch nichts machen, außer auf den Stammtischen fragen und ob es Probleme gibt. Und zumindest auf den Stammtischen, die ich zuletzt besucht habe, war das nicht der Fall. Na, da werden aber landesweit noch gut Schulungen nötig sein. Ich komme damit auch nicht gut zurecht. Wie das nachher wird bei 2.0, weiß ich nicht. Ich habe jedes Mal gesagt, wenn es Fragen gibt, sollen die Leute sich melden. Es gibt E-Mail-Adressen, es gibt Mailinglisten, es gibt viele, viele Medien. Und bisher ist es so, wenn Schulungen angeboten werden, werden die gerne genutzt. Aber wenn Leute Probleme haben, habe ich immer gesagt, dann sollen sie sich melden. Und solange das nicht der Fall ist, kann man nicht aktiv auf die Leute zugehen, die Probleme haben. Ja, ich denke, das müssen wir auch im Land klären. Danke erstmal. Danke, es geht weiter mit Nils 3.0. Ja, hallo erstmal. Ich habe mir zwei Notizen gemacht. Zum einen fliegen mir hier viel zu oft die Worte, ich bin ziemlich sicher durch die Gegend. Die einzige Möglichkeit, die ich sehe, dass wir überhaupt Rechtssicherheit bekommen, ist ein Rechtsgutachten. Weil, wie Olaf schon gesagt hat, die Gerichte in dem Fall zu missbrauchen, das sehe ich ähnlich, bleibt uns nur eine entsprechende Firma mit einem Gutachten zu beauftragen, das massiv Geld kosten wird, da bin ich ziemlich sicher. Und dieses Geld haben wir schlicht nicht. Jetzt ist die Frage, können wir es deswegen nicht machen oder werden wir es erstmal ausprobieren? Und momentan sind wir auch noch nicht in einer Phase, wo wir so weit sind, dass irgendjemand klagen kann, weil, wie Nils bereits gesagt hat, es gibt noch keine Geschäftsordnung. Und solange es die nicht gibt, sind wir auch überhaupt nicht weit gekommen, sondern haben erstmal nur den Beschluss gefasst, wir möchten es gerne machen und alles Weitere ist noch in Arbeit. Das heißt, wir können auch auf bestimmte Detailfragen später noch eingehen. Es ist jetzt hier geht auch nicht der Punkt, wie wollen wir das jetzt im Detail klären, sondern dieser Abend dreht sich, soweit ich ihn verstanden habe, darum, erstmal prinzipiell vorzustellen, dass wir das machen wollen. Zum anderen, dieses Thema, ich bringe eine Delegation auf Papier mit, ist ja nochmal ein bisschen was anderes. Die kann ich nämlich demjenigen, wenn er sie erstmal hat, nicht mehr so schnell entziehen. Und das kann ich bei Liquid Feedback sehr wohl und das auch in Sekundenbruchteilen. Nur das mal kurz als den Unterschied, den ich da sehe. Aber das Delegationsthema wollte ich jetzt auch nicht unbedingt weiter aufwärmen. Wenn jetzt noch jemand was dazu sagen will, bitte feuerfrei. Nils, ich würde gerne was sagen zu der Überlegung Rechtsgutachten. Beim Rechtsgutachten bekommst du keine Sicherheit. Ich will mal nur den Blick darauf richten, wie die Gerichtsbarkeit aufgebaut ist. Wir haben grundsätzlich in den meisten Gerichtszweigen drei Instanzen. Wäre es so, dass unsere Rechtsordnung davon ausgeht, wenn da ein Jurist drauf guckt, ein Volljurist, dann habe ich Rechtssicherheit. Aber auf jeden Fall, wenn ein unabhängiger Richter darauf guckt, dann bräuchten wir nur eine Instanz. Tatsächlich haben wir drei Instanzen in der Regel. Und die Rechtswirklichkeit sieht auch so aus, dass auch wenn ein Gericht der ersten Instanz zu einer Überzeugung gelangt ist, dass dann zweite Instanz das durchaus regelmäßig anders sieht und die dritte Instanz wieder anders. Und die eine oder andere Sache, weil sie die Verfassung betrifft, geht dann noch zum Bundesverfassungsgericht oder zum EuGH und wird dort wieder anders entschieden. Also diese sogenannte Rechtssicherheit oder wenn jemand mal sagt, das ist ganz sicher nicht so oder das ist ganz sicher so, die ist nicht zu bekommen. Ja, so kenne ich das auch. Also vom groben Mitverfolgen, nicht weil ich irgendwie Jurist wäre oder nicht besonders gut auskennen würde, aber es werden Sachen von einem Gericht beschlossen, vom nächsten wieder gekippt und dann geht es von einer Instanz zur nächsten. Insofern ärgere ich mich eigentlich nur um diesen vorauseilenden Gehorsam. Das kann Corbinian wahrscheinlich verstehen und die andere nicht. Rainer P., bitte. Rainer P.? Zu hören? Ja, bin ich jetzt zu hören? Ja. Ne? Ja. So, ja, ich wollte noch was sagen zu diesem ganzen Prinzip Delegation. Nils hat es ja eben kurz angedeutet schon, weil ich verstehe, die Diskussion kann man führen, die kann man tagelang führen und mit allen Argumenten. Aber ich denke, das Grundprinzip der Delegation, die den Unterschied ausmacht zu anderen Delegationen oder Vertretern, ist ja, dass ich meine Delegation in verschiedener Form gebe. Ich gebe sie ja nicht einmal und dann ist sie für immer weg, meine Stimme, demjenigen, sondern ich gebe sie ihm pauschal, ich gebe sie ihm für ein Thema, ich gebe sie ihm für eine Themengruppe, ich kann sie kurz vor der Abstimmung ihm noch wegnehmen, ich gebe sie ihm erst hin zur Abstimmung, weil ich aus der Diskussion erkenne, dass derjenige in meiner Richtung entscheiden wird, aber ich nachher bei der Entscheidung vielleicht nicht da bin. Also da gibt es verschiedene Spielfälle und die wird auch jedes Gericht in diesem Sinne, glaube ich, auch, oder jeder, der sich mit ein bisschen auskennt oder beschäftigt, auch versuchen zu bewerten, dass das nicht eine endgültige Rechtssicherheit hat, glaube ich, das ist allen klar, aber das ist, wo ist heute Rechtssicherheit endgültig? Heute wird im Bundestag ein Gesetz verabschiedet, da haben vorher 700 Juristen dran gearbeitet. Der Bundesverfassungsgericht legt die Hände über den Kopf zusammen anschließend. Ja, also da brauchen wir uns ja nur nichts vorzumachen. Und da sollte man auch ein bisschen optimistischer rangehen, dass also auch die Rechtsprechung dort diffiziler an diese Problematik rangeht, weil ja als das Parteiengesetz geschrieben ist, diese Frage gar nicht stand, ob es sowas gibt. Und damit war das gar nicht kein Thema, das im Parteiengesetz überhaupt aufzunehmen als Punkt. Man muss auch immer sehen, welchen Sinn hat ein Gesetz. So ist in der deutschen Rechtsprechung wohl jedenfalls rangegangen. Wird immer geguckt, was wollte der Gesetzgeber mit diesem Gesetz erreichen? Und wenn ein Tatbestand zu diesem Zeitpunkt gar nicht da war, dann kann er diesem auch mein Gesetz nicht verfassen. Also, okay, wir haben es, glaube ich, verstanden. Oliver, Moment, Olaf oder Nils, wollt ihr was dazu sagen? Nur Zustimmung. Ja. Okay, dann machen wir weiter mit Olli B.B. Ja, guten Abend erstmal allerseits. Also ich habe ja nur ganz kurz reingehört und war ganz begeistert, als ich Hans Emanuel hörte, weil das mal eine schöne, klare Analyse der Problematik war, wie ich persönlich finde. Ich denke, es geht ja auch nicht um die Frage, ob irgendwas rechtssicher ist oder nicht, sondern die viel grundsätzlichere Frage bei der Delegation ist doch die, ob eine Partei, die sich der Transparenz verschrieben hat, etwas wie eine Delegation im engeren Sinne überhaupt gut finden kann. Damit habe ich eigentlich meine allergrößten Probleme. Es kommt meines Erachtens auch nicht darauf an, ob ich eine Delegation in Sekundenbruchteilen oder etwas langsamer widerrufen kann. Ich kann jede Vollmacht zu jedem Zeitpunkt letztendlich widerrufen. Das ist nur eine Frage, wie es beim Empfänger dann letztendlich ankommt, dem Gegenüber. Sondern es geht doch um die Frage, ob die Hintergründe, die zu einer Delegation geführt haben. Ali ist weg, da bin ich auch ganz dankbar, weil wir wollen uns eigentlich jetzt nicht über Delegation unterhalten und da kommen wir jetzt die ganze Zeit drauf, weil das Thema ist die ständige Mitgliederversammlung. Die Delegationen sind ein Teil davon, die gehören auch zur Liquid Democracy, aber sie sind nicht der Kernpunkt der ganzen Geschichte. Und eigentlich war die Idee, sich darüber zu unterhalten und nicht das Ganze dann immer wieder ausufernd auf Delegationen, die dann überhaupt nichts mehr mit Mecklenburg-Vorpommern und der Schengener Mitgliederversammlung zu tun haben. Und deswegen Corbinian, bitte. Ach ja, also ich habe im Prinzip nochmal in die gleiche Kerbe. Also ich finde es halt problematisch, diese Argumentation, die hier oft vorgetragen wird von Leuten, die meinen, das Recht zu kennen, die Wahrheit zu kennen, indem sie in Ibsen gelesen haben. Das ist Unsinn. Also man hört nicht auf diese Leute. Also was rechtens ist oder was nicht rechtens ist, das entscheiden nicht irgendwie Piraten, die denken, sie wüssten, was rechtens ist und was nicht rechtens ist, sondern das entscheiden im Zweifel Gerichte. Und dann gibt es auch immer noch... kann aber noch weitergeführt werden in anderen Gerichten und so weiter. Also das so eindeutig von vornherein zu klären, ist Unsinn. Also das ist, wie Kira schon meinte, vorauseilender Gehorsam. Also das ist ein Quatschargument. Was mich noch interessieren würde, Hans Emanuel hat vorhin gemeint, dass Liquid Democracy nicht bedeutet, dass es Delegationen gibt. Also sorry, also für mich ist das Kernkonzept von Liquid Democracy. Liquid Democracy ohne Delegation ist keine Liquid Democracy. Da hätte ich jetzt gerne schon ein bisschen eine Erklärung, wie das zu verstehen sein soll, wie das funktionieren soll dann. Das führt jetzt weg, also können wir das vielleicht anschließend machen. Ich würde gerne das Thema zu Ende machen, die Aufnahme zu Ende machen und danach können wir uns darüber unterhalten, was Hans Emanuel unter Liquid Democracy versteht, weil das führt jetzt alles weg vom Thema. Und wenn wir das Thema zu Ende haben, ist das völlig okay. Rilo, Kylie oder so. Jupp. Also ich finde, also zur Frage mit den Delegationen, was hier öfters schon aufkam, da gibt es halt mal Juristen, die sagen, das geht und andere Juristen, die sagen, das geht nicht. Das werden wir heute nicht klären können. Und da muss halt einer mal klagen und dann gibt es einen Richterbeschluss und dann haben wir, dann ist es geklärt, weil sonst drehen wir uns hier in der Diskussion nur im Kreise rum, wenn die einen sagen, das geht nicht und die anderen sagen, doch, das geht, du weißt es doch nicht. Deswegen würde ich gerne die ganze Diskussion mehr auf die Fragestellung zur ständigen Mitgliederversammlung mal wieder führen. Und zwar stellt sich ja die Frage, ob wir Landesparteitage, die wir in jetziger Vorhaben haben, was ich jedes halbe Jahr einen Landesparteitag oder vielleicht auch eine kürzere Frequenz wirklich besser sind als diese virtuellen ständigen Versammlungen. Und meine These ist ja, dass die Liquid Democracy bessere Ergebnisse als eine reine Basisdemokratie über die Landesparteitage, die wir zurzeit haben, bringen werden. Und deswegen komme ich zum Schluss, Liquid Feedback mit einer ständigen Mitgliederversammlung gibt uns am Ende bessere Anträge, also Ergebnisse, ne? Zustimmung oder Ablehnung von Anträgen, als die reinen Parteitage. Und wenn wir nochmal diskutieren, fände ich das gut, ob das jetzt wirklich besser oder schlechter ist. Ich würde dazu gerne auch was sagen. Und zwar ist auch neben der Frage der Qualität auch die Frage, inwieweit man, wenn man nur Parteitage hat, überhaupt auf gewisse Fragen reagieren kann. Also es gibt zwischen den Parteitagen immer genug Anfragen, wo man als Partei eine Meinung zu haben sollte. Und an dieser Stelle hat man meines Erachtens kein demokratisches Mittel, diese Fragen zu beantworten, weil die Alternative ist, der Vorstand entscheidet irgendetwas, wenn er nicht die Möglichkeit hat, die Mitglieder zu befragen. Das war der Hintergrund, den wir hatten. Wahlprogramm, Satzungsänderungen und solche Geschichten werden wir weiterhin nicht mit der ständigen Mitgliederversammlung machen, sondern dafür werden wir uns weiterhin irgendwann zweimal im Jahr in irgendwelchen Turnhallen treffen. Hier ging es darum, dass man spontan in der Lage ist, kurzfristig Antworten zu geben. Danke. Matschi. Ja, guten Abend. Ich bin etwas später hinzugekommen, deswegen weiß ich nicht, ob meine Frage schon gestellt wurde, beziehungsweise ob die Antwort darauf schon gegeben wurde. Aber es wurde vorhin kurz gesagt, dass eine GO für das Liquid noch aussteht. Und ich frage mich, wer erarbeitet die und wie wird die dann tatsächlich beschlossen, beziehungsweise wie gelangt die dann an Gültigkeit? Die wird erarbeitet von denselben Menschen, die sonst Anträge stellen. Das heißt, wir haben dort, wir sind gerade noch in der zweiten Woche nach dem Parteitag. Wir bilden da eine Arbeitsgruppe, die diesen Text erarbeitet, dann durchs Liquid schickt und dann, so hatten wir es auch im Vorfeld gemacht, versucht mit Mumble-Konferenzen und durch Vorstellungen auf den Stammtischen so viel wie möglich Leuten das im Vorfeld zu erklären. Und die Geschäftsordnung selber wird dann vom Landesparteitag selbst abgestimmt. Das heißt, der Landesparteitag stimmt über die Geschäftsordnung für die ständige Mitgliederversammlung ab. Und wenn diese Abstimmung erfolgt ist, also wir diese Zweidrittelmehrheit haben, dass das durchgeht, ich glaube, es muss noch nicht mal eine Zweidrittelmehrheit sein, dann kann die Arbeit der ständigen Mitgliederversammlung losgehen. Beantwortet das die Frage? Ja, danke. Wunderbar, jetzt kommen die Fragen, die wirklich jetzt darum gehen, wie das mit der ständigen Mitgliederversammlung ist. Dazu hätte ich nämlich auch noch eine Frage. Was ist eigentlich mit den Leuten, vorhin wurde es von jemand erwähnt, ich glaube schon Marie, dass manche schlechten Internetanschluss haben bei euch auf dem Lande. Grenzt man damit die Leute nicht quasi doppelt aus? Dazu haben wir innerhalb des Landesverbandes schon viel diskutiert. Diskussion kommt mal immer wieder auf. Ich möchte nur ein paar Punkte dazu sagen. Ich habe jetzt nicht die komplette Antwort zu. Der eine Punkt ist, wir sprechen darüber, dass wir zwischen den Parteitagen Leute beteiligen wollen. Und da sehe ich im Moment keine Alternative, das nicht über das Internet zu tun. Weil wir können nicht mehr Parteitage machen. Dafür sind die viel zu teuer und dafür ist es in einem Flächenland viel zu schwierig, Leute zusammenzubekommen. Der zweite Punkt ist, dass selbst Parteitage auch nicht der Weisheit letzter Schluss sind, weil dort Mitglieder, die einfach nicht mobil sind, kein Geld haben zu reisen, vielleicht behindert sind, vor Ort nicht sein können, dass die ebenso weit ausgeschlossen sind. Das heißt, wir müssten erstmal darüber diskutieren, welche Form des Ausschließens wir okay finden und welche Form des Ausschließens wir jetzt lösen müssen. Wir haben im Landesverband noch nicht so viele Stammtische, das heißt, wir sind noch nicht so nah an den Mitgliedern dran. Aber ich denke, wenn wir auf dem Stammtisch Mitglieder finden, die sagen, sie haben kein Internet und sie wollen aber trotzdem abstimmen, dass wir da eine Lösung finden. Wir sind noch nicht so weit, wie das die Grünen machen. Die Grünen haben, das steht auch in diesem Gutachten vom Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages, sie haben für ihre Online-Parteitage in sämtlichen Wahlkreisbüros Computer aufgestellt, die man nutzen kann, um ins Internet zu gehen. Da sind wir im Moment noch nicht. Wir haben nur eine Landesgeschäftsstelle in Rostock, die ja zwar zentral im Land gelegen ist, aber das Land ist groß. Da müssen wir dran arbeiten, aber ich sehe es im Moment nicht, dass wir so viele Leute ausschließen. Von den 450 Mitgliedern haben wir für den letzten Landesparteitag 30 Leute per Brief anschreiben müssen, weil sie entweder gar keine E-Mail-Adresse angegeben haben oder die E-Mail-Adresse nicht funktioniert hat. Und nach Rücksprache mit dem Gensec haben wir, glaube ich, 3 oder 4 Mitglieder, die wirklich keine E-Mail-Adresse haben. Bei den anderen war nur das Postfach voll. Okay, also dann ist dieses Problem wirklich nicht allzu drängend, weil man nur 3 oder 4 Mitglieder hat, also das ist 1%, die jetzt nicht im Internet angebunden sind, dann ist es wirklich nicht viel. Bitte, Olaf? Ja, ich würde noch kurz ergänzen, also ich habe es auch beim Landesparteitag genauso gesagt, ich denke ja, am Ende kann es Fälle geben, aufgrund des Mediums, das eingesetzt wird für die ständige Mitgliederversammlung, ausgegrenzt sind, die an einem Landesparteitag hätten teilnehmen können. Aber jetzt hat es auch schon kurz gesagt, umgekehrte Fälle haben wir auch. Wir haben Mitglieder, die können nicht zum realen Landesparteitag kommen. Ich finde es gut, dass wir hier zwei Varianten in Zukunft parallel haben werden, weil die Nachteile der einen Variante kann die andere Variante sehr gut aufheben. Ja. Okay, danke. Hans-Emanuel. Also mir ist das zu Corbin ja nur egal, wie das Kind heißt. Es wurde uns vorgestellt, und das habe ich ja auch gelesen und finde es sehr gut, was beabsichtigt ist. Von mir aus ist das ein ständiger Online-Parteitag. Das finde ich gut, sowas einzuführen. Wie gesagt, das Etikett ist ja wohl nicht das Ding, über das wir uns jetzt hier unterhalten müssen. Ich finde absolut genial, wenn es klappt, damit die ständige Handlungsfähigkeit zu sichern, wenn es klappt, damit die Notwendigkeit des Herumreisens zu reduzieren. Ich meine, dass man aus der Frage der Zugänglichkeit, was wir jetzt gerade diskutiert hatten, eine politische Aktion auch machen kann. Natürlich haben wir nicht überall Kreisgeschäftsstellen, wo wir sagen, der könnte abstimmen, aber ich glaube, dass es auch in Mecklenburg-Vorpommern, und ich komme aus Ostwestfalen-Lippe, auch hier gibt es Orte, wo Internet schwer zugänglich ist für viele Leute, dass es da durchaus die Möglichkeit geben kann, in Zusammenarbeit mit Initiativen, Orten, Internetcafés, weiß der Teufel, Termine anzubieten, wo man sagen kann, hier sind Abstimmungstermine, wo einer von uns hinkommt, wo man dann dort, wo das Internet funktioniert, etc. pp. Und ihr, liebe Leute im Dorf so und so, wir setzen uns dafür ein, dass ihr ans Internet kommt. Wenn hier einer bei uns mit abstimmen will, wir fahren den am Donnerstag alle 14 Tage in die Kreisstadt, wo es geht. Also da kann man eine Aktion draus machen, die uns gerade die Offline Zwangsleute, die Zwangs-Offline-Leute so, als Klientel näher bringt, weil wir ihnen sagen, jawohl, wir sind an eurer Seite und versuchen euch die Partizipation zu ermöglichen. Das fände ich sehr kreativ zu überlegen, was man da machen kann. Jetzt möchte ich aber noch eine Frage zur Technik, vielleicht habe ich es überlesen. Habt ihr gesondert nachgedacht, über welchen Zeitraum solche Abstimmungen dann laufen sollen? Denn das spielt ja eine Rolle dabei, ob ich solche Aktionen machen kann, ob es ausreicht zu sagen, wir machen einmal im Monat in unserem Landkreis für die Leute in den und den Orten, wo es kein Internet gibt, ja, schaffen wir solche Aktionen und Möglichkeiten, dann wäre das eine reale Handlungsoption. Eine Fußnote zur Diskussion ist natürlich ein bisschen schwierig zu sagen, Kira, es gibt einen Punkt, den Leute kritisch sehen an dem Modell, was offensichtlich ansonsten ja alle begrüßen, aber diesen einen Punkt wollen wir nicht diskutieren. Also das finde ich dann schon schwierig. Danke. Wir können den einen Punkt diskutieren, aber wir haben ungefähr 70% der Zeit von diesem einen Punkt zugebracht und das finde ich wiederum nicht zielführend. Okay, jetzt Nils oder Olaf? Zu dem Punkt, dass man, ich fange mal anders an. Die Zeiträume werden in der Geschäftsordnung festgelegt. Da müssen wir noch ein vernünftiges Maß finden zwischen lang genug, dass jeder die Möglichkeit hat, daran teilzunehmen und kurz genug, dass man noch das Ziel überhaupt erreicht, dass man relativ kurzfristig Meinungsbilder einholen kann. Was wir noch haben, das wollte ich noch kurz erzählen, weil es in diesem Zusammenhang vielleicht interessant ist. Wir wollten uns daran orientieren, was in dieser Bundesinitiative drin ist, und zwar, dass wir im Liquid Feedback zwei Bereiche haben oder mehrere Bereiche haben und die Abstimmung immer so läuft, dass eine Initiative zunächst in einem Themengebiet abgestimmt wird, so wie wir es im Moment im Liquid Feedback haben, und dann, wenn sie das notwendige, die Abstimmung überlebt hat, dass sie danach anschließend in einem gesonderten Bereich, nämlich den Abstimmungsbereich, noch einmal abgestimmt wird. Das heißt, dass ich als Mitglied mich eventuell nur in gewissen Themenbereichen dort mitarbeiten möchte, aber die letztliche Abstimmung in einem anderen Bereich läuft und dass man dadurch, dass wir dann dieser endgültigen Abstimmung kommen, dass die gesondert bekannt gegeben werden, dass man dort auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen kann und dass das nicht so ein Gerausche ist, wie es momentan auf der Bundesebene ist, dass einfach so viele Initiativen kommen und gehen, dass man als normales Mitglied überhaupt keinen Überblick mehr hat. Die Idee, Internet aufs Land zu bringen oder Internet in die Dörfer zu bringen, wurde bei uns auch schon diskutiert. Wir sehen dort im Moment so ein bisschen das Manpower-Problem. Wir haben als Landesverband mit sehr wenig aktiven Mitgliedern, sehe ich es momentan als sehr unrealistisch an, dass wir dort kontinuierlich eine Dienstleistung anbieten, wie zum Beispiel Leute von A nach B zu bringen. Das ist eine Geschichte, das ist eine schöne Aktion, die man machen kann. Das würde ich aber ungerne so anbieten, dass Leute sich darauf berufen können, weil das sind Dinge, die können wir im Moment einfach nicht leisten. Das so dazu. Vielleicht hat Olaf dazu noch was? Nee, so konkret nicht, aber vielleicht zur generellen Bewertung und Gewichtung Problems. der Grünen haben ihren ersten sogenannten Internetparteitag im Jahr 2000 durchgeführt. Auf diese Erfahrung, da stütze ich auch diese Ausarbeitung des wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages. In dieser Ausarbeitung wird dann auch schon formuliert, so ein bisschen relativierend, ausgehend davon, dass das Problem Internetzugang vermutlich in Zukunft immer weniger Bedeutung haben wird. Also dass man davon schon ausgeht, dass die Verfügbarkeit von Internet, auch Breitbandanschlüssen und dann Nutzung in jedem Haushalt um Zug zunehmen wird. Im Jahr 1950, da hatte auch nicht jeder Haushalt Fernseher. Heute geht man davon aus, dass Fernsehen in jedem Haushalt verfügbar ist. Auf die sehr wenigen Fällen, wo das tatsächlich nicht der Fall ist, da nimmt man im Grunde mehr oder weniger keine Rücksicht. Dann die Freiheit des Einzelnen, sich anders zu entscheiden, aber die Frage hatte die Möglichkeit, ist auf jeden Fall so zu beantworten. Und ich glaube, wir können davon ausgehen, dass das mit dem Internet auch nicht mehr in allzu weiter Ferne so ähnlich sein wird. Im Jahr 2000, als die Grünen da ihren Internetparteitag durchgeführt hatten und dann Internetzugänge in den Wahlkreisbüro genutzt hatten, da gab es noch kein LTE. LTE ist am Start, wird ausgebaut. Also ich denke, da können wir auch ein kleines bisschen in die Zukunft blicken und bei der Gewichtung davon ausgehen, solche Probleme. Ist das ein Übergangsproblem oder ist es ein generelles Problem, für das man eine Antwort und Lösung finden muss, die auf lange Sicht Bestand hat? Danke. Auch 1950 gab es noch nicht überall einen Fernseher. 1970 gab es noch nicht überall einen Fernseher. Ja. Wollte ich nur mal sagen. Ja, ja. Corbinian, bitte. Ich habe zwei oder drei Punkte, ich weiß nicht genau. Der erste ist zu der konkreten Ausgestaltung von der ständigen Mitgliederversammlung. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber irgendjemand hat gesagt, dass es nicht darum gehen soll, komplett neue Programmpunkte zu formulieren, sondern darum, quasi im Rahmen des Programms handlungsfähig zu sein zwischen Parteitagen. Genau so sehe ich das auch. Genau so sollte es benutzt werden. Genau das ist der Zweck davon. Wie kann man aber praktisch gesehen, wird es aber nicht passieren. Praktisch gesehen werden Leute in euer Liquid Feedback irgendwie Dinge reinstellen, die im Landesprogramm oder im Bundesprogramm überhaupt noch nicht behandelt worden sind oder zumindest nur so randmäßig behandelt worden sind, wurden. Wie geht ihr damit um? Also das finde ich immer eine wichtige Frage, die irgendwie beantwortet werden muss. Also sind dann irrelevant die Dinger oder wie macht ihr das? Das finde ich spannend. Man sieht es ja auf Bundesebene. Da wird andere Zeug beschlossen im Liquid Feedback, was überhaupt nichts mit dem Bundesprogramm zu tun hat. Das finde ich problematisch. Also ich finde halt, dass halt dass man sich immer, dass das Bundesprogramm oder die Parteitage das Rahmenprogramm bestimmen und was dann innerhalb der Zeit dazwischen passiert, das kann man im Liquid Feedback beschließen. Immer noch besser als wenn es der Vorstand macht. Das war die erste Frage. Und das zweite ist, mit der Verfügbarkeit von Internet. Also ich finde, man kann vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, wie ihr in Mecklenburg-Vorpommern da aufgestellt seid, ob ihr da Stammtische habt oder so, aber bei uns ist es in Bayern so, da gibt es halt Stammtische, da kann jeder hinkommen, das ist meistens relativ nah, vielleicht ist es halt möglich, da mal ein Internet zur Verfügung zu stellen, dass jemand zumindest an dieser Stelle dann da irgendwie seine Stimme abgeben kann oder delegieren kann und so weiter. Also, und ich glaube auch, dass es langfristig gesehen durchaus möglich ist, das Ganze ohne Computer zu machen. Also ich glaube auch, dass Delegation ohne Computer möglich sein könnte, zumindest. Mecklenburg-Vorpommern ist ein großes Land und hat 400 Mitglieder, habe ich vorhin erfahren. Also das ist schon richtig was zu stemmen. Das wollte ich jetzt nur mal einwerfen. Bitte Nils oder Olaf. Wir hatten im Juni, das ist aktuell im Wiki veröffentlichte Zahl, 467 Mitglieder. Ich könnte mir vorstellen, dass wir im Augenblick schon kurz vor 500 sind. Ne? Nutzung auch der Stammtische, haben wir darüber nachgedacht. Wir haben Stammtische im Landesverband. Da haben wir noch nicht alle Flecken abgedeckt, sodass die Entfernung zum nächstgelegenen Stammtisch wirklich überall sehr kurz ist. Aber da sind wir dabei. Also länger, weiter als 30 Kilometer, glaube ich, hört man nirgendwo. Das sind dann nur noch ganz wenige Bereiche. Das sind aber wahrscheinlich auch Stammtische, die sind gar nicht gut besetzt. Also das ist ein echtes Problem. Also wenn man so ein großes Land hat und so wenig Mitglieder derzeit, das muss man auch erstmal raffen. Also das möchte ich auch allen mal sagen, die sich vielleicht fragen, warum machen die das überhaupt? Die haben ganz andere Probleme von der Struktur her als zum Beispiel in NRW oder in Hamburg oder sonst irgendwo. Aber ich bin dir ins Wort gefallen, entschuldige. Am Ende geht es ja um die Frage, kann ich einem Mitglied, das selbst keinen Internetzugang hat, den Stammtisch anbieten als Zugang? Das ist auch nicht ganz unproblematisch, weil da sitzen ja Mitglieder mit ihrem privaten PC. So, wir denken darüber nach, über dieses Problem. Selbst wenn man also sagen könnte, wir haben nur 3 Mitglieder, die keinen Internetzugang haben, sind wir im Kauf am realen Landesparteitag. Da können ja auch eine Handvoll Mitglieder nicht teilnehmen, ist so, gleicht sich irgendwie aus. Selbst wenn es so alles zulässig und in Ordnung wäre, würden wir trotzdem nach Lösungen, Mitteln und Wegen suchen, dass am Ende rein theoretisch wirklich jeder zum Liquid Feedback hat, auf einer verlässlichen Grundlage. Eine kurze Rückfrage, wäre es zum Beispiel nicht denkbar, dass man zum Beispiel auch per Brief einfach sagen kann, ich habe grundsätzlich kein Internet, ich will auch keins, aber ich kenne jemanden, den ich vertraue und dem würde ich gerne meine Stimme delegieren. Ist sowas nicht denkbar irgendwie technisch? Denkbar ist das allemal. Das Problem ist, dass das dann auch jemand machen muss. Und ich weiß nicht, in welchem Landesverband du bist und wie eure Verwaltung aufgestellt ist, aber bei uns ist der Medienbruch, wenn irgendwas vom Papier kommt, immer sehr mit sehr viel Aufwand verbunden. Und das Problem ist, dass man dann ja auch Leute die in die Situation bringen muss, diese Delegation in das System einzupflegen. Das heißt, man bräuchte dann wieder irgendwelche Leute mit Adminrechten, die sich in diese Datenbank einwählen und dort die Delegation setzen, die ja normalerweise von dem Mitglied kommt, das sich mit seinem Code einloggt und das macht. Und das sind wir gerade am evaluieren, sind im Moment aber skeptisch, weil wir halt bisher diese Zahl von einer Handvoll Menschen haben, die wirklich offline sind, die Mitglieder sind und wirklich offline sind. Und da ist die Frage, wie viel Aufwand man da reinstecken möchte. Aber zum Beispiel auf dem Stammtisch wäre es ja schon möglich, dass man sich vielleicht irgendwie in der Location trifft, wo ein Computer zur Verfügung gestellt wird, wo sich einfach Leute einloggen können. Also ich glaube, das kann man irgendwie machen, oder? Dann bringt halt irgendjemand einen Laptop mit oder so. Darüber denkt man nach, ne? Ja, ich wollte noch auf deine erste Frage eingehen, und zwar auf die Frage, was jetzt ist, wenn in der ständigen Mitgliederversammlung irgendetwas abgestimmt wird, was nicht dem Bundesprogramm entspricht. Das wäre eine Sache, die meines Erachtens auch... Das wäre eine Sache, die meines Erachtens auch in die Geschäftsordnung rein müsste, dass dort zumindest gewisse Regeln festgelegt sind, dass Anträge, die dem Grundsatzprogramm der Piratenpartei widersprechen und dem Wahlprogramm der Piratenpartei widersprechen, dort nicht abgestimmt werden kann. Meines Wissens gibt es aber keine solche Regelung für Parteitage. Und da die ständige Mitgliederversammlung vom Prinzip nichts weiter ist als der Parteitag in einer anderen Präsentationsform, wüsste ich auch nicht, warum wir das jetzt dort festlegen müssen. Naja, aber das spricht zu dem, was du vorher gesagt hast, also dass du gesagt hast, oder ich weiß nicht, ob du es warst, keine Ahnung, dass nur Dinge beschlossen werden sollen, die auch programmatisch auf dem Parteitag abgesegnet wurde. Aber das kannst du ja nicht garantieren, dass Leute das da im Liquid Feedback auch machen. Das ist nur dein Wunsch. Also wie geht ihr damit um? Also mir geht es auch gar nicht darum, dass es um Dinge geht, die mit dir sprechen. Also das halte ich für sehr unwahrscheinlich, dass sowas dann auch durchkommt, sondern einfach Dinge, die noch überhaupt nicht besprochen wurden, die überhaupt noch keinen Punkt dazu gibt. Also das wäre eher das Ding, also was praktisch, pragmatisch einfach problematisch sein könnte. In dem Moment muss man einfach ernst nehmen, was wir dort sagen. Das ist dann der Parteitag. Und wenn der Parteitag sich zu einem Thema äußert, wo die Piratenpartei Deutschland bisher noch gar keine Meinung zu hat, dann hat in dem Moment der Landesverband Mecklenburg-Vorpommern ein Positionspapier verabschiedet, wo eventuell die Mehrheit der Mitglieder sagt, wir äußern uns zu diesem Thema so oder so. Okay, aber das wird dann nur ein Positionspapier, oder wie habt ihr das vor? Wir wollen derzeit in der ständigen Mitgliederversammlung alles machen, bis auf Wahlen, Verschmelzung mit anderen Parteien, Satzungsänderungen, genau, und Wahlprogramm. Also wir wollen im Prinzip Positionspapiere und solche Beschlüsse fassen, wie wir wollen die Wahlprüfsteine so oder so beantworten. Aber wir wollen kein Parteiprogramm, Satzung oder Wahlen machen. Das Problem ist halt, man leitet halt oft davon ab, also wenn es zum Beispiel ein Positionspapier zu irgendeinem Thema gibt, fällt mir jetzt keins ein, keine Ahnung, also irgendwas, wo es halt noch keinen Parteitagsbeschluss dazu gibt, da wird quasi dieses Positionspapier dazu benutzt, um eine Legitimation für diesen Programmpunkt zu haben. Und das finde ich halt problematisch. Also ich finde, es muss halt andersrum laufen. Also man braucht halt erstmal einen Rahmen, der möglichst vom Bundesparteitag vom gesetzt wird. Und innerhalb dieses Rahmens werden dann in der ständigen Mitgliederversammlung Beschlüsse gefasst. So stelle ich mir das vor. Und nicht umgekehrt. Und wenn es umgekehrt läuft, dann habe ich ein Problem, ehrlich gesagt. Auch wenn ich ein sehr großer Freund von diesem Konzept bin. Ich würde es vielleicht mal so formulieren, dass Positionspapiere Aussagen treffen zu Fragen, die das Parteiprogramm nicht behandelt. Das ist nicht das Problem, sondern das ist die Aufgabe von Positionspapieren. Ich selber stumm stellen, wenn Olaf redet, weil sonst gibt es Rückkopplungen. Bitte, Olaf. Ja, das ist also so, ne? Wenn ich dich jetzt auch richtig verstanden habe und du sagst, alles, was an Positionen von der Piratenpartei nach draußen erklärt wird, das muss durch das Parteiprogramm abgedeckt sein, dann brauchen wir keine Positionspapiere. Dann könnte der Vorstand immer ins Parteiprogramm gucken, ist das da drinnen behandelt worden und dann Erklärung abgeben. Dann bräuchten wir auch keine ständige Mitgliederversammlung. Nee, eben nicht. Also die meisten Fälle sind ja solche Fälle, wo es zwar irgendwie Anknüpfungspunkte ans Grundsatzprogramm gibt, aber die Auslegung halt unklar ist. Also es ist ja selten so, dass es irgendwie komplett neue Punkte gibt, die besprochen wurden. Wenn ihr jetzt in Details geht, da würde ich gerne noch den letzten von der Rednerliste nehmen. Der ist weg. Wer war das? Will der nicht mehr reden? Das wäre ich gewesen. Steffen, du willst nicht mehr reden? Nee. Okay, dann würde ich das hier an diesem Punkt, wir sind fast 2 Stunden dran, zumindest den offiziellen Teil beenden und auch die Aufzeichnung. Nora, du dann bitte auch mit mir gleich. Und ich bedanke mich sehr bei Nils und Olaf, dass sie da waren und die Sachen ein bisschen aufgeklärt haben. Es tut mir leid, dass ich offensichtlich nicht gut genug moderiert habe, weil es sind zu viele Sachen durchgekommen, die jetzt nur um Delegierte gingen und zu wenig Sachen, die eigentlich um die ganze Aktion geht, also um den ständigen Parteitag, der erstmalig da in Mecklenburg-Vorpommern gemacht wird. Und das finde ich eigentlich eine tolle Sache und das ist irgendwie etwas untergegangen und das ist mit meiner Schuld. Das ist natürlich auch die Schuld der Leute, die immer nur nach diesen Delegierten fragen, aber es tut mir trotzdem leid, weil ich finde es eigentlich eine ganz tolle Sache und ich bedanke mich bei beiden, dass sie da waren und würde sie sehr bitten, noch ein bisschen da zu bleiben. Erfahrungsgemäß fragen noch mehr Leute, also Corbinian wird noch weiter fragen und ich vielleicht auch, wenn die Aufnahme zu Ende ist. Und Nora, bitte auch zu Ende jetzt. Danke euch. Jo, bitte. Ich bleib noch hier. Danke sehr. Du hast das... Intro- und Outro-Musik. Scalifornia von Le Bonobo. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.